habt ihr das hinbekommen hier mit dem Schaumbad? Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Halli, hallo, hallöchen. Willkommen zum Schaumbad. Wir gehen in die 6. Staffel heute mit Folge 60. Hallo Peter. 6. Staffel, hi. Hallo hi. Jean-Paul Prüm. Wir haben Staffeln. Ja, mir ist aufgefallen, alle Podcasts tun immer so, als würden sie Staffeln aufzeichnen und tun immer nach einem Jahr so, als hätten sie eine neue Staffel. Machen die meistens nach der Sommerpause. Und da wir jetzt die 60. Folge aufnehmen und ungefähr vor 5 Jahren angefangen haben, gehen wir jetzt in die 6. Staffel. Ah, okay. Dazu kommen noch 9 Folgen Katzenwäsche, aber die 10 ja nicht. Also heute ist Folge 60 und die 6. Staffel Schaumbad beginnt. 6. Staffel Schaumbad, ja, nicht schlecht. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dir auch. Man sagt ja, mit 60 Staffeln fängt das Leben an. Ja. Also noch 54 Staffeln, dann fängt unser Leben an. Ach stimmt, mit Staffeln, ja, mit Folgen. Ja. Bei 60 Folgen haben wir jetzt, vielleicht ist das der erste Aufschwung. Ja. Wir nehmen ja heute noch professioneller auf, wir haben ein neues Tonstudio, also kann ja nicht nur besser werden. Es ist wirklich ein sehr schönes Studio. Es ist, ihr müsst euch vorstellen, eine große Halle mit einem Profitisch aus Studiomaterial. Mhm. So ein typischer Studiotisch, wie man sich es vorstellt. Also nicht irgendwie vom Sperrmüll gefunden, nee, irgendein Gartentisch, sondern ein wirklich richtig guter Studiotisch. Aus Holz, ja. Aber schönes Holz. Studioholz. Und da wir heute sozusagen fast feiern, erste Ankündigung, Wir haben nachher noch einen Gast, das steht ja eh im Titel wahrscheinlich. Eh steht im Titel, deswegen kann man das auch direkt am Anfang ankündigen. Ja, wir haben den großartigen Superstar, sind wir wirklich A-Prominenz. A-Prominenz, ja. Marvin Endres. Ja. Ich frage ihn nachher mal, ob das sein Künstlername oder sein echter Name ist. Das ist sein echter Name. Vielleicht sogar beides. Ja. Ja, genau. Sein Künstlername klingt anders, den darf ich aber nicht aussprechen, der ist geheim. Sein echter Name ist nicht geheim, aber sein Künstlername ist geheim. Ja. Deswegen, weil wir heute feiern eher und alles eh wieder so beschwert ist, möchte ich heute die 3 großen Wutmomente der letzten Wochen weglassen. Versäumte Corona-Politik, Klimapolitik und die unsägliche Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, wo mit Menschen erpresst wird und die EU keine Eier hat, Humanität zu zeigen. Die 3 Sachen würde ich weglassen. Ja, ich wollte mich aber ganz gerne darüber unterhalten. Ich habe mich perfekt vorbereitet darüber. Ja, dann machen wir das später noch, oder? Ja, ja, vielleicht nach dem Podcast. Vielleicht nach dem Podcast, ja. Sehr gut. Im Privaten. Oder nächste Woche. Genau. Im Dezember. Wir können ja einfach sagen, seid mal einfach alle human und vernünftig. So, das ist der Appell. Und dann können wir uns nämlich über lustige Sachen unterhalten. Ja, wir haben heute auch noch große 3, kann man schon ankündigen. Große Bleibt 3 also haben wir. Dran. Ja. Boah, wir sind heute voll richtig Teasing und Ankündigungsmodus. Ja. Eigentlich könnten wir die erste halbe Stunde alles ankündigen, was wir in der zweiten Hälfte machen. Ja, bin ich an einem großen Haus vorbeigegangen und da war vorne eine Klingel, da stand Licht drauf. Damit konnte man das Licht anmachen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, stell mal vor, wie bitter das ist. Du heißt wirklich mit Nachnamen Licht und wohnst in einem Hochhaus. Da wird viel geklingelt. Da wird viel geklingelt und da wird aber auch viel das Licht angemacht. Und wenn an deiner Klingel dann einfach Licht steht, denken die Leute vielleicht, da kann ich das Licht im Flur anmachen. Und bei dir wird ständig gebimmelt, wenn du in so einem großen Hochhaus wohnst. Also nimm mal an, du heißt Peter Licht. Ja, Licht ist jetzt auch kein, also den Namen gibt's. Den gibt's, ja. Und ich wüsste mal gerne, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Licht heißen, einfach mal melden, wenn ihr in einem Haus wohnt, ob bei euch häufig geklingelt wird und dann die Leute in der Gegensprechanlage sagen, sorry, wollte eigentlich nur Licht anmachen. Ich glaube, Leute, die Licht heißen, haben einen Künstlernamen normalerweise dann. Lichter zum Beispiel und moderieren Lichter, genau. Trödelshows, genau. Oder so. Ja. Glaubst du, bei denen wird auch oft geklingelt, weil sie die Lichter anmachen wollen? Ach so. Das ist möglich. Ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, freiwillig klingelt bei Horst Lichter niemand im Privaten, weil da kommst du ja nicht mehr raus. Aber der wohnt wahrscheinlich auch nicht in so einem Gebäude, wo es mehrere Klingeln gibt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Horst Lichter in Köln-Kalk in so einem 100-Parteien-Hochhaus wohnt. Also so ein leichter Block. Ja. Aber hat eine ganze Etage, weil der hat ja wahrscheinlich viel Krempel. Stimmt, ja, und viel Geld. Oder? Ich denke mal. Horst Lichter, also das ist eine sehr erfolgreiche Serie. Was wird der nehmen für sowas? Schon 60 Euro pro Staffel. Vielleicht mal an den Agenten von Horst einfach mal schreiben, wie viel er so verdient. Er selbst wird er wahrscheinlich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man an solche Informationen ganz einfach rankommt. Einfach nur fragen. Ah ja. Also, oder auch mal so ein kleines Hörerspiel. Ja. Wir verlosen ein Original-Schaumbad an die Person, die bei dem Agenten von aus Licht auch mal nachfragt, wie viel er denn so kostet. Haben wir die noch? Schaumbad, Schaumbäder. Ja, jetzt gucken wir mal. Auf, ja. Sonst finden wir schon was. Ja. Und, hast du auch was mitgebracht? Ich habe natürlich nichts mitgebracht. Ich bin, wie immer, komplett verkatert und unvorbereitet. Ja. Ganz normaler Samstag. Der ist dein Signature-Move für unseren Podcast seit der 4. Staffel ungefähr. Ja, genau. Seitdem ich ein depressiver Alkoholiker bin. Ja. Seit der 4. Staffel ungefähr. Ja, aber seitdem bist du auch besser geworden. Ja, ja, ja. Drama. Ja. Hey, ich hatte mal eine kurze Phase in meinem Leben, wo ich glücklich war. Und in der Zeit war ich gar nicht witzig. Das hat mich dann total genervt. Ja. Und dann musste ich zurück in diesen depressiven Alkoholismus, weil das einfach cooler ist. Kommt auch besser an bei den Girls. Okay, ja. Ja. Nee, finde ich, obwohl wir auch mal Lob bekommen haben dafür, wenn wir ernst sind, aber du bist für mich unterhaltsam, wenn du depressiv oder alkoholkrank bist. Danke. Ich brauche solchen Zuspruch, dass ich damit weitermachen kann. Ja, genau, das ist auch genau meine Rolle, dich einfach depressiv sein und Alkoholismus bestärken. Genau, weil ich finde, das wäre kontraproduktiv für meine Karriere, wenn jemand mich davon abhalten würde, depressiver Alkoholiker zu sein. Ja, und ich bin ja... Meine Karriere ist ja wohl wichtiger als Deutschland. Mein Leben, als Deutschland. Ja, und ich bin da drin ja auch gefallen. Ich hätte nämlich noch zwei Lifehacks. Also heute ballern wir cooles Zeug am Anfang raus. Okay. Und zwar eine sehr traurige Geschichte, die fängt traurig an. Ich war letzt im Büro und wollte mir einen Kaffee machen. Mhm. Und da ist die Senseo-Pet-Maschine kaputt gegangen. Sie war einfach nicht mehr funktionsfähig. Im Büro. Ich hatte aber Kaffeedurst. Harten. Und dann habe ich mir überlegt, einen Wasserkocher haben wir und ich habe Pads, also Kaffeepads. Ich weiß, wo es hingeht. Und jetzt kommt der Lifehack. Mhm. Ihr könnt euch auch mit Kaffeepads den Kaffee wie einen Tee machen. Ihr müsst die Pads nur eine gewisse Zeit ziehen lassen, wie den Teebeutel. Das ist echt wie ein Teebeutel. Der funktioniert und er ist auch trinkbar. Er ist nicht so lecker, wie wenn er durchgelaufen wäre, aber er ist ein durchaus trinkbarer Kaffee. Findest du die lecker, wenn die durchlaufen? Und ja, die sind ja halt auch nicht die erste Klasse von Kaffee. Ja, boah, und deswegen, ich find's widerlich. Aber die Kaffeepads als Teebeutel funktioniert. Lifehack Nummer 1. Und Lifehack Nummer 2 an alle in Süddeutschland, also auf jeden Fall an alle Stuttgarter bis runter zum Bodensee. Wenn du Bock hast, im Winter im Bodensee zu baden, brauchst du eigentlich nur einen Wasserhahn und ein Behältnis, in dem du dich reinsetzen kannst, wie eine Badewanne. Wir nehmen den Podcast, gerade die ersten Folgen, die wir wirklich noch immer in der Wanne konsequent aufgenommen haben, haben wir im Bodensee aufgenommen. Ja. Weil die Stuttgarter Wasserversorgung ja aus dem Bodensee kommt. Und damit kann man jederzeit in Stuttgart... Ah, jetzt verstehe ich es. Im Bodensee baden. Ja. Also stimmt. Das ist der gleiche Wasser. Also stimmt. Das ist kein Unterschied, als wenn du jetzt im Bodensee wärst. Und man spart sich die scheiß Fahrt zum Bodensee. Ja, das ist viel klimaneutraler. Vor allem, ich war letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben am Bodensee. Das ist alles abgesperrt. Es ist... Wie, alles abgesperrt? Achso, da sind Zugänge. So viele Privatgrundstücke. Die Zugänge zu machen, da sind nur, also ich fand es ganz furchtbar, ich war wirklich konsterniert. Da sind nur cayennefahrende FDP-Wähler. Die ihren eigenen Seezugang haben, den du nicht genau hast. Genau, ja. Sonst gab es da nichts. Nur deprimierende Senioren mit sehr vulgären Autos. Hm. Ja, deshalb fahrt niemals an den Bodensee, sondern macht einfach den Wasserhahn an. Genau. Aber das ist doch auch ein guter Tipp. Es ist ein hervorragender Tipp. Siehst du mal. Kennst du noch die Serie Coupling? Britische Comedy-Serie aus den späten 90ern so, oder so 2001 vielleicht sowas. Ich habe mal ein bis zwei Folgen, vielleicht sogar drei davon gesehen. Okay, weil da gibt es dieses Prinzip. Es galt doch als britisches Friends. So kommt hin. Nur in gut. Abzuholen so. Nur in gut. Britisches Friends in gut. Britisches Friends in gut, ja. Und in britisch. Ja. Genau. Und da gab es in der einen Folge das Konzept des Porno-Buddies. Ich erkläre das mal kurz. Ein Porno-Buddy ist, stell dir vor, du stirbst unvermittelt als junger Mann. Mhm. Und dann muss ja irgendwie deine Mutter, deine Angehörigen kommen irgendwann in deine Wohnung und müssen die leer räumen. Und dann finden sie irgendwelche widerlichen Sachen wie schwangere Omas scheißen sich voll drei. Mhm. Das Schlimme ist, diese Drei-Loch-Stufen werden in den Hals georgelt. Ja, Sauerei auf der Bounty. Edward mit dem Penis. Ganz schreckliche Sachen auf jeden Fall. Deine Mutter trauert gerade und dann findet sie sowas von ihrem geliebten Sohn, der letzte Woche gestorben ist. Ja, verstehe. Und deshalb brauchte man früher, als man noch, also das auf Videokassetten und Heften zu Hause rumliegen hatte, einen Porno-Buddy. Der im Falle deines Todes, der hat deinen Hausschlüssel, ja, im Falle deines Todes kommt und die Pornos leerräumt, ja, muss sofort, der wird erstmal traurig sein, aber egal, Trauer kurz abschalten, sofort in die Wohnung, alle Pornos zusammensammeln, bevor die Mutter kommt oder sonstige nahe Angehörige. Ja, und Special Incentive auch, also als kleine Belohnung, darf er die Pornos ja auch behalten. Ganz genau, zum Trost hat er dann klebrige alte Videokassetten. Ja, genau. Vollgekackte Schlampen wichsen sich in den Arsch. Das freut dich, gell, weil das sind ja wahrscheinlich Originaltitel. Klar. Du kannst jetzt einfach hier rumfluchen. Ja, und wie du schon gesagt hast, dieses Konzept brauchen wir heute gar nicht mehr. Genau, genau. Ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil das hat auch was Schönes, wenn man einen Porno-Buddy hat, oder? Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich hätte deinen Porno-Buddy gemacht. Ja, wärst du mein Porno-Buddy gewesen? Hätte ich gern gemacht, ja. Hättest du mir nur sagen sollen, am besten sagen, wo das ist, wo man als erstes guckt dann auch. Ja, ja, klar. Das weil man ist da ja auch ein bisschen unter Zeitdruck. Stell mal vor, du bist mit so einem Stapel Pornos unterm Arm, noch auf einen Karton voll Pornohefte, willst gerade aus der Wohnung raus und dann hörst du die Stimme, also ich würde jetzt von dir, du wärst verstorben, das macht mich sehr traurig, wenn ich mich da jetzt reinversetze, aber ich würde die Stimme deiner Eltern, würde die Schombadis im Flur hören. Was würdest du denn machen? Würdest du aus dem Fenster rausspringen? Ja, ich weiß ja, wie du wohnst. Ich würde alles auf den Balkon deines unteren Nachbarn werfen. Oh ja, oh ja. Würde dann da freundlich klingeln und sagen, Entschuldigung, sorry, ich habe mir ist was runtergefallen, dürfte ich mal auf Ihren Balkon. Genau. Und wenn der dann sagen würde, hoch, das ist ja ein Haufen Pornos, dann würde ich sagen, ja. Ja, aber ich hatte die Wahl. Sie sind ein anonymer Nachbar. Andere waren die Eltern. Genau, und ihn erstmal zusammenfalten, dass er mal ein bisschen respektvoll sein soll. Dass, weil genau, da ist jemand gestorben. Von dir ist gerade ein enger Freund gestorben. Du Arschloch. Du Arschloch. Ja. Und dann einigt ihr euch vielleicht auf den Deal, dass er die Dreilochstuten werden vollgeorgelt. 1-3 kriegt er, 4-6 darfst du mitnehmen. Aber braucht man nicht die ersten drei für die Handlung? Also einfach nur um das Setting. Hast du die Reihe mal gesehen? Nee. Also Teil 4 bis 6 um kannst du auch. Um das Setting zu begreifen. Was Teil 4 bis 6 kannst du auch ohne. Okay, okay. Ja, das geht schon. Das geht das ist gut. Ja, und auch die Gefahr, noch eine externe Festplatte mit komprimierendem Material zu finden, ist heutzutage auch eigentlich nicht mehr existent. Ja, genau. Sei denn, du produzierst privat und das solltest du heutzutage auch nicht mehr tun. Also alle Freunde, also, wenn du deine eigenen Filmchen machst, würde ich in heutigen Zeiten echt arg von abraten. Freunde von mir, die Pornos konsumieren, machen das alles nur noch on demand im Inkognito-Modus. Okay, ja. Vernünftig. Obwohl auch eigentlich ein Statement, gell, so ein einfach das offen stehen zu haben zwischen, aber nicht ein extra Porno-Prollregal, sondern einfach zwischen den normalen Filmen alphabetisch einsortiert. Da kommt zum Beispiel dann Pulp Fiction und dann kommt daneben Pulp Fiction. Weißt du, der Hardcore-Porno als Parodie direkt daneben. Oder aber auch. Also zu jedem Film gibt es ja so eine Parodie, einfach immer die. Genau, die Parodien stellen. Immer daneben. Edward mit den Penishänden gibt es nämlich zum Beispiel auch tatsächlich. Du hast Meuterei auf der Bounty, dann hast du Sauerei auf der Bounty. Immer diese, die Porno-Verfilmung direkt daneben. Das ist genial. Eigentlich, man könnte das ja auch offener machen, weil ich habe mir, ich weiß noch früher, als ich jugendlich war, der Freund von mir, der Pornos konsumiert hat, als er jugendlich war, hat er sich immer vorgestellt, ja okay, das war ich, ich habe mir dann immer vorgestellt, wenn ich mal groß bin, kann ich diese, kann ich die dann einfach überall auf dem Fernseher gucken und mit Freunden zusammen und ist dann egal. Oder auch, ich kann als Desktop-Hintergrundbild einfach ein Bild von einer Frau. Ja, von einem Geschlechtsorgan einer Frau. Ach so, ja. Als Desktop-Hintergrund machen, wenn ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Ja, kannst du machen, aber ich glaube, deine Freunde sind trotzdem. Also jetzt die Vorstellung, stell mal vor, ich komme mal einfach abends bei dir vorbei auf ein Bierchen. Dann läuft die ganze Zeit Hardcore-Pornos. Oh, ich dachte, wir gucken den zusammen. Man sieht auf deinen riesen Monitor, da ist einfach nur eine Vulva. Also ab einem gewissen Punkt würde ich ein bisschen Angst bekommen. Also mehr als vor dem depressiven Alkoholiker, die ich eh schon habe. Ja. Also, dann ist auch noch ein pornosüchtiger depressiver Alkoholiker. Meistens depressive Alkoholiker, pornosüchtig. Daher kommt ja die Depression und der Alkoholismus, so. Weil man sich den ganzen Tag so einen Wahnsinn angucken muss. Damit ist Porno wie Glücksspiel. Ja. Warum? versaut. Ja. Und ein bisschen shady. Shady. Und ich meine, Glücksspiel und Prostitution hängt ja auch irgendwie zusammen. Ja. Ja. Drogenhandel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. So macht, glaube ich, die, so machen CDU-Kreisverbände Politik, wie wir jetzt gerade in den letzten Glücksspiel und Prostitution hängt zusammen. Ja. Ja. Ja. Und wir sollten was dagegen tun. Ja. Drogenhandel, ja. Ja. Sollten wir was dagegen tun? Ja, verbieten. Ja. Ja. Ja. Ja. Hier in der Stadt verbieten wir einfach. Ja. Ja. Gehen die dann nicht woanders hin, einfach in der Stadt? Hm. Unwahrscheinlich. Nö. Also wenn es verboten ist, macht es keiner. Und sonst muss ich in andere Bezirksrat. Ich meine, es ist ja auch so, man sieht ja, Marihuana zum Beispiel ist verboten. Deshalb konsumiert keiner Marihuana. Ja, das funktioniert niemand. Eigentlich. Also ich kenne niemanden, ich habe noch nie von jemandem gehört. Ich kannte diesen Stoff auch lange nicht. Ich dachte immer, ja. Marihuana wäre ein Typ einfach. Also wenn Leute drüber geredet haben. Marihuana. Ah, okay, ich kenne ja. Ich kenne Marie Johanna. Also ich dachte, es wäre eine Frau. Also ein weiblicher Vorname. Johanna. Marie Johanna. Ah, Marie Johanna, ja. Marie Johanna. Stell dir mal vor, es gibt in Deutschland wirklich ein Pärchen. Er heißt Marie Johanna und sie heißt Marie Johanna. Und zusammen, also wenn sie... Und mit Nachnamen heißen sie Gras. Marie Johanna Gras und Marie Johanna Gras. Hanna als Vorname. Marie Johanna. Achso, nee, der Hanna. Hieß... Hanna ist auch so ein typischer Eifel-Vornamen. Oder? Hanna. Da heißt jeder Hanna. Hanna. Ja, Hanna. Alles Hanna. Hey, kommt Jupp, Peter und Hanna. Jupp, Peter und Hanna. Ja. Stimmt. Ja, das ist ein Eifler Vorname. Ist genau, ist, sagen wir jetzt einfach so, das ist Eifelanisch für Heinrich. Hanna. Ja. Ich find, also ich meine, Henna gibt es ja für ja. Heinrich oder Heinz oder. Stimmt. Herr. Es gibt sogar Hennas, Hans. Die Henna heißen. Ja, Henna ist schon ein Name. Ja. Ja. Gibt es da nicht so einen Fotografen? Ja, ich kenne jemanden. Ja, genau, ja. Der fotografiert mich auch sehr häufig. Der heißt ja. Henna. Ja. Das ist ein großartiger Fotograf. Ja, der macht sehr viele erotische Bilder auch von mir. Ja. Ja. Die muss ich dann auch entfernen, wenn du stirbst. Nee, die da bin ich stolz. Habe ich selbst einen 2-Meter-Trug. Die hast du auch deiner Mutter schon geschickt. Der gab es gar nicht als DIN-Format, so groß ist das. Also der hätte mal in die... ist ja eh bei den DIN-Formaten so doof, weil je kleiner, desto größer, deswegen DIN A0 und dann wird es ja ganz abstrus. Deswegen habe ich mir das einfach von einem Sprayer an die Wand sprayen lassen. Ah, okay. In meinem Loft. DIN, sagst du? Nee, eigentlich DIN. Ich bin auch ein DIN-Typ. Ja. Aber ich schreibe es dann auch mit EA, DIN. Ah. Ja, DIN A4. DIN. Ja. Wusstest du, dass diese Investigativjournalisten, die Julian Reichelt... also dieses mehr oder weniger die, wurde den, ja entsorgt. Das wurde ja nicht veröffentlicht, nur halb, egal. Ja. Sie haben auf jeden Fall das schon so eingeleitet, dass Julian Reichelt nicht mehr an Bord ist. Ja. Und diese Investigativjournalistin. Ich glaube, dann mögen die ZuhörerInnen, ja, wenn du jetzt da in deiner Tasche rumfummelst. Es geht gerade nicht anders. Ihr müsst damit leben. Ja. Ich entschuldige mich. Es hört eh kein Schwein mehr zu. Ah doch, die ganzen Marvin Endres-Fan. Genau. Personen. People. Man nennt sie, glaube ich, auch die Endres-People. Die haben sogar so ein Kult schon. Den Endriss. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, und die dürfen jetzt alle zu KIZ, diese Investigativjournalisten. Kostenlos auf dem Konzert, oder wie? Nee, die gehören jetzt zu der Crew. Ach, die sind jetzt auch... Genau. Es gibt auf dem neuen KIZ-Album, das vor so einem halben Jahr rauskam, gab es diese Line, wenn du in die Crew rein willst, bring mir den Kopf von Julian Reichelt. Ah, und jetzt sind die in der Crew. Die haben den Kopf von Julian Reichelt geliefert. Die sind jetzt einfach feste KIZ-Mitglieder. Das ist cool, ja. Ja. Ich möchte ja nicht ganz ohne Stolz sagen, ich habe auch ein Lied über Julian Reichelt geschrieben in meiner Band Snackwolf. Da haben wir nämlich auch den Song Being Julian, der sich einfach nur in die Figur Julian Reichelt reinversetzt. Being Julian? Ja, so wie Being Malkovich, nur Being Julian. Kannst du ein bisschen wiedergeben, die Geschichte des Songs? Ja, da geht es hauptsächlich darum, dass man viele Lügen und Fakten verdrehen muss und populistisch sein muss, um hohe Zahlen zu haben, weil das macht einen geil, weil man ja eine Zeitung verkaufen will. Aber diese Sexnummer und seine anderen Verfehlungen... waren beim Schreiben des Songs noch nicht so bekannt. Okay. Ja. Aber geht in dem Song geht es darum, dass er ein unmoralisches Arschloch ist. Also das fasst eigentlich auch noch immer zusammen. Big ja. fucking surprise. Ist das gefährlich, wenn man so über Julian Reichelt spricht? Weil der hat wahrscheinlich, bei Springer mögen den doch bestimmt trotzdem noch 60%. Nee, ist nicht gefährlich. Julian Reichelt ist ein Hurensohn. Okay, darf man das so... Und ein Wichser. Das ist aber jetzt als satirischer Beitrag von dir gemeint. Nee, in dem Fall jetzt nicht. Sonst ist alles okay. Ironisch und Quatsch, was wir reden. Weil alles, was ich über Springer sage, ist ironisch gemeint. Ich glaube, die verklagen einfach, die klagen dir den Arsch weg, je schneller du... Die haben hören wahrscheinlich sogar das Internet durch, nur um ja, Springer... Ja, solange du Springer sagst, wirst du verklagt. Okay. Also, aber das Coole ist, hallo Springer... Ich habe keine Angst. Ja, und... Fick dich, Springer. Und das Coole ist auch, wir verdienen nichts mit dem Podcast, deswegen könnt ihr uns eigentlich auch gar nicht verklagen. Das ist eine Liebhaberei. Naja, jetzt mit den A-Promis, die wir heute eingeladen haben. Vielleicht kommt sogar noch Christian Dramitz, wer weiß. Ach, das hättest du jetzt nicht verraten sollen. Das stand auch nicht im Titel. Okay, dann lassen wir den weg, machen wir zur 70. Folge. Genau. Christian, ich habe mich verplappert. Wir würden das dann... Ja, so 70. Folge, irgendwann... In 10 Monaten. Ja, so August. Ja, nächstes Jahr August. Wie soll dieses Jahr August? Wir haben November. Der Typ ist komplett verblödet. Christian, 22. August 22. Okay. Ja. Ja, nimm dir noch eine Weißwurst mit. Bis dann. Tschüss. Tudelu. Okay. Ja, schade eigentlich, dass ich mich verplappert habe. Aber ich glaube, mit Marvin reicht also das Prominenz genug. Ja, ja. Ja, das hätte man genau, aber dann gewesen. Mit A-Promis werden wir dann reich ziemlich schnell. Ja. Und dann kann uns die der Springer-Konzern uns den Arsch wegklagen. Ja, das ist aber gut, weil dann sind wir wieder gegroundet, weil dann sind wir auf dem Level, wo wir vorher waren. Können die uns mehr wegnehmen, als wir haben? Glaube ich nicht. Vielleicht unsere Haustiere oder so? Ich habe keine Haustiere. Sehr gut. Ja. Aber könnten die? Könnten sie, ja. Glaubst du, die Springer-Konzern kann in deine Wohnung kommen und deinen Hund wegnehmen? Ich glaube, wenn das ein Konzern in Deutschland kann, dann Springer. Ja. Ja. Und Hans-Georg Maaßen noch immer. Der hat Rückendeckung von unserem noch geschäftsführenden Innenminister. Heimatkanzler Seehofer. Geschäftsführender Heimatkanzler. Noch im Amt. Also so ein Klammer noch dahinter. Sowas von erotisch. Ja. Ach, müssen die sich das auch, müssen wir mal checken auf der Website. Steht dann da geschäftsführender Heimatkanzler. Heimatkanzler steht da. Kanzler. Nur geschäftsführend, noch im Amt. Chief Executive. Homekanzler. Homekanzler. Was heißt denn Heimat auf Englisch? Ich hatte es eben noch im Kopf, bevor du da mit deinem Home angefangen hast. Ist ja auch egal. Homeness. Das ist jetzt wieder dieser unangenehme Moment, wo alle anderen halt zu Hause dieses Wort schreien, was wir jetzt nicht sagen. Aber Oh ja. Ich saß neulich in einem Podcast persönlich anwesend mit meinem Körper, aber nicht als Teilnehmer. Oh. Das ist anstrengend, sag ich dir. Also wenn du da noch drin sitzt, du könntest einen intervenieren. Ja. Wenn die dann so blöde Sachen wie, was heißt Heimat auf Englisch, nicht hinkriegen. Mal auf Englisch. Wir sind beide in Amerika geboren und aufgewachsen und England und Irland und Kanada. Ja, ich würde sagen, home is where your heart is. So. Also der Begriff Heimat ist ja auch sehr deutsch. Den muss ein englischsprachiger Mensch auch gar nicht wissen. Die sprechen einfach von home. Ja, okay. Die sind jetzt so deutschtümelnd wie wir. Der Amerikaner hat ja 0,0% Patriotismus. Zeig mir einen Amerikaner, der patriotisch ist. Nee. Also das sind keine Patrioten, das sind Nationalisten. Ja. Ist so. Nee, Amerikaner, also diese amerikanische Gesellschaft ist maximal nationalistisch. Ja, der bessere Teil ist Patriot. Ja. Ja, das sind so die Left-Wing-Leute, die lieben ihr Land nur. Ja, gibt es da eine Abstufung? Patriotismus, Nationalismus oder sind das zwei andere Sachen? Ja, Nationalismus bezieht sich ja sehr stark auf die Nation, aus der du kommst. Und Patriotismus, du kannst ja auch Lokalpatriot zum Beispiel sein. Ah, okay. Das ist, glaube ich, der Überbegriff, aber dadurch auch nationalistisch ist ganz klar auch an dieses Land gebunden und schließt sehr viel mehr Leute aus. Patriotismus muss ja keine Leute ausschließen. Yeah. Nationalismus schließt ja alle anderen Länder aus. Deswegen würde ich sagen, nationalistisch ist extremer. Okay. Bitteschön. Ja, du, Ismus heißt ja, du setzt irgendwas über alles andere. Ja. Und als Nationalist setzt du deine Nation über alles andere. Als Patriotist, na guck, bist schon, mal, Patriot, kein, bist ja. schon mal kein Ismus. Ja, bezieht damit, sich eher auf die Herkunft. Und, ja, und Patriale ist ja der Vater. Da, wo du herkommst. Ja. Im Rheinland wird man das einfach so übersetzt. Guck mal, sonst wäre ja ganz Köln ein Nazidorf, die alles hassen außer Köln. Da ist ja Lokalpatriotismus eigentlich untrennbar mit der Stadt verbunden. Ja. Zum Beispiel, also Köln wäre ja ein Nazi-Klüngel. Obwohl es so ein hässlicher Abfuck ist. Und die haben sich ja noch am stärksten gegen den Nationalsozialismus dann auch gewehrt. Konrad Adenauer hat ja gesagt, Conny, ja, das der Hitler macht bei mir keinen Aufmarsch. Ja. Naja. Ja, zack, Bundeskanzler. Wollen wir gleich ein Päuschen machen, unser Gast dazu holen? Ich glaube, die Leute scharren schon mit den Füßen. Ja, wir brauchen jetzt unbedingt unseren geilen Gast. Was ich aber schön finde, ist, hörst du meinen Stuhl? Da hörst du nichts. Gar nichts. Wir sind wirklich in einem anderen Studio und du hast schon wieder einen knarzenden Stuhl. Also das ist wirklich... Die Stühle sind geleased, tatsächlich. Ich habe mit dem Studiobetreiber gesprochen. Der hat gesagt, er leased seine Möbel. Ja, gute Wahl. Muss ich mal Bescheid sagen. Das ist eine absolute... Scheiße. Naja, wir machen jetzt Pause. Genau, und dann. Ich nehme jetzt eine Nase Kokain mit Julian Reichelt und meinen Investigativjournalistinnen. Und dann reden wir mit dem A-Promi Julian Reichelt. Julian. Marvin Endres. Einer von beiden. Vom Typ her sind sie eigentlich gleich. Ja, ist eigentlich. Aber dazu mehr. Nach dem coolen neuen, es gibt einen neuen coolen Abbinder, den Ballerbinder. Oh ja, oh ja, der kommt jetzt. Hör mal, ihr liegt hier im Schaumbad, das ist schon so ein bisschen dekadent, oder nicht, oder was? Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Und noch ein bisschen Schaumbad. Wie habt ihr das hinbekommen hier mit dem Schaumbad? Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Und noch ein bisschen Schaumbad. Schaumbad? Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Ja, wir sind aus der Pause zurück und unser Gast ist da. Hallo, Marvin. Hey, Jean-Paul Gaultier oder so, ich weiß gar nicht. Mein Name ist Peter. Ja, mich darfst du Jean-Paul nennen, weil wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Peter vom Schlongbart oder ja, wie war das, Peter, ne? Vom Schlongbart, genau. Ja, Peter hat einen bärtigen Schlong. Ich habe einen bärtigen Schlong und einen salzigen Schlong. Peter hat einen salzigen Schlong und ich kenne Peter nicht gut, wir kennen uns nur vom Sehen, ne? Also wir haben auch explizit beruflich nichts miteinander zu tun, sondern kennen uns tatsächlich nur aus 12 so Stunden am Tag. Sauf- und Rauchkneipen. Darf man hier sagen, was, wie der tatsächliche Kontext ist? Weil sollte ich die teilen, könnte man, indem man über mich guckt und dann Peter in meinem Umfeld sucht, dich relativ leicht finden. Deswegen würde ich sagen, nein, wir kennen uns nur aus Kneipen. Wir kennen uns aus Kneipen. Wir kennen uns aus Kneipen. Nee, ihr kennt euch vom Kneipen. Also ihr geht gerne in diese Kneipbäder. Genau. Genau. Und wir haben mal einen Marlboro-Werbespot gedreht. Genau. Gemeinsam in China. Ja. Ich war der Rauch und du warst der Wind, der den Rauch verweht hat. Nee, er war die Fluppe. Er war die Fluppe. Genau. Fluppe probieren. Aber tatsächlich, dieser salzige Schlong, das ist witzig, weil wir haben so einen geringen, sag ich mal, überschneidende Bubble, ne, von seinen linksradikalen Steineschmeißern und meinen rechtsradikalen, ach Spaß, wir hassen alle, alles, was irgendwie rechts der Mitte ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Auf jeden Fall haben wir einen sehr kleinen, wenn auch köstlichen Überschnittsbereich im Freundeskreis und da ist es quasi der Running Gag, dass Peter einen salzigen Schlong hat. Anscheinend, ja. Hat sich so etabliert so. Jetzt. Aber mal ganz kurz, bevor wir hier zu viel über meinen Penis sprechen. Ach so, sorry. Ich dachte, das gehört hier. Nein, wir lieben, also das Schlongbad. Ach, Schlong ist das Schlongbad. Schlong ist das Wort für Penis. Genau, Schlong ist ein langer, also Schlong. Ach so, ja. Es gibt auch den Schlort. Ah ja. Und den Schlidium. Ja. Schlidium ist gut, Alter. Gratuliere ich A zum Schlong. Schlidium well. Ja, ich dachte eigentlich, das wäre dein ganzer Körper, weil ich habe deinen Körper ja schon komplett gedeckt und der ist übersalzig, deswegen. Ja, genau. Ja. Also ich dachte, dein Körper heißt einfach Schlong. Aber nur ein Funfact noch am Rande, wenn Peter Sex hat, ich hätte fast seinen echten Nachnamen gesagt, nämlich Prüm, wenn Peter Sex hat. Peter Prüm. Wenn Peter Prüm Sex hat. Die Leute wissen, dass wir Brüder sind. Brüder, ja, die Söhne, von Helmut Kohl sind. Genau. Das ist ja allgemein bekannt. Ja. Deswegen auch dieser Saumagen. Nee, aber die, den Peter, seinen Penis. Manchmal mein Penis, ja. Lass uns noch da kommt auch der Salz, also Salz kommt vom Saumagen. So, das ist wie bei American Pie, dieser Apfelkuchen. Genau. Nochmal zurück. Fun Fact über Peters salzigen Schlong. Wenn er Sex hat mit Frauen. Als ob ich jemals. Also, wenn er rein hypothetisch in einer Parallelwelt, in der Peter immer Sex hätte, er benutzt kein Gleitgel, sondern hat immer so einen Salzstreuer am Nachttisch stehen. Also kurz bevor es zur Sache geht, nochmal so und einmal nachgesalzt. Ne? Und deswegen sind das so immer One-Night-Stands, ne? Weil er die für alle Zeiten intim entstellt. Das ist wie bei Scrubs JDs Olivenöl-Lippen. Ja, genau. Ja. Ich habe einen salzigen Penis und olivige Lippen. Ich finde schön, wie das hier direkt losgeht. Wir haben dich noch gar nicht vorgestellt. Erstmal ganz kurz, schön, dass du da bist, Marvin. Endres, A-Promi deines Zeichens. Genau, ja, oder D so. Bis J. D bis J, ich habe das ja eben schon mal in den Outtakes gesagt. Tatsächlich D bis J, weil ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wenn man von A bis Z geht, dann so D bis J. Ne? D bis J. Und das Schöne ist ja, wir haben es eben schon mal erzählt und ihr könnt nämlich heute zwei Premieren. Wir sind in der 6. Staffel. Marvin ist nochmal zu Gast. Wenn ihr zurückhört, da gibt es schon eine Folge mit Marvin. Das war die einzige Folge des Podcasts, die der mir war. Der feste Schaum. Der feste Schaum. Hieß sie so? Also ich kann mich erinnern, weil es so hieß die Folge, ja. Die einzige, ja, die ich nicht gehört habe. Okay, Folge der feste Schaum. Folge 27 das, ungefähr. Das ist übrigens die einzige Folge, in der wir nach 10 Minuten abgebrochen haben, weil es einfach sich falsch angefühlt hatte. Warum auch immer. Und ja, das haben wir eben thematisiert und dann ist uns aufgefallen, wir haben nur ein Mikro an. Genau. Und deswegen haben wir diesmal auch zum zweiten Mal. Aber diesmal nach 4 Minuten schon. Nach 4 Minuten haben wir gemerkt, wir sollten abbrechen und das hauen wir einfach hinten dran, also weil da reden wir darüber nochmal. Wir haben der Geschichte vom Schaumbad zweimal abgebrochen, davon zweimal mit mir. Ist ja, genau. Und ihr wisst, es gibt irgendwo Datenmaterial, zweimal, einmal 10 Minuten, einmal 4 Minuten, die nie veröffentlicht werden. Und die liegen auf irgendeiner Festplatte, in irgendwelchen geheimen Schränken. Ja, nee, die 4 Minuten hauen wir heute, weil das der Beginn der 6. Staffel ist, die hauen wir heute hinten dran. Ein ganz schlechter Soundqualität. Oder ihr macht so ein Spin-Off, was ihr hochladet, nur für kurze Zeit, was so 3 Minuten verfügbar ist oder so, wo ihr die 4 Minuten von heute und die 10 Minuten vom letzten Mal zusammenmixt. So ja, wenn wir die 10 Minuten vom letzten Mal noch so finden. FSK 92 oder so, die dürfen nur Rentnerinnen, die sich von Tiernahrung ernähren. Das ist eine gute Idee, Marvin, weil wir haben ja den Ableger Katzenwäsche, wo wir nur eine halbe Stunde quatschen per Telefon. Und wir haben das großartige Format, was Peter sich mal ausgedacht hat. Ich frage mich, warum ich das verdient habe. Womit ich das verdient habe. Das hat er mir schon 100 Mal erzählt. Ne? Genau, und dann würden wir einfach die hauen wir jetzt an einem kommenden Dienstag einfach mal als die zweite Folge von. Oh, das ich frage mich, warum, das passt perfekt. Ja, womit ich das verdient habe. 4 Minuten sind? Ja. Ja, und einfach, also diese 4 Minuten von mir kommen zu dem, ich frage mich, womit ich das Verdiensttag. Genau. Genau. Oder mach ich mal Werbung. Nächsten Dienstag, ich frage mich, womit ich das Verdiensttag mit Peter und Prümi. Und dem Endriss. Ich bin da auch mit dabei. Dann hört es euch besser nicht an. Hört lieber Folge irgendwas, der feste Schaum. Ich bin gerade nur so nervös, weil du gesagt hast, nächsten Dienstag. Wir sind ja wahnsinnig, also dieser Druck jetzt. Dienstag ist am über. Sonntag, vorletzten Dienstag. Am Sonntag eine Folge. Vorletzten Dienstag, scrollt einfach zurück. Genau, irgendein Dienstag auf jeden Fall. Ja, eines Dienstags also werdet ihr diesen Wahnsinn Dienstag euch anhören. Das wird nie passieren, aber versucht wahrscheinlich einfach. Wahrscheinlich nie. Nee, ich denke mal, wir werden es vergessen. Also oder ich bin zuversichtlich damit, ja, zumindest hochladen. Ja, die Rollenverteilung hier ist auch, Jean-Paul Prüm ist der Streber, der an sowas denkt. Ich bin depressiver Alkoholiker und Marvin Endres, dem ist eh alles scheißegal. Ja. Ja, das ist nicht im klassischen Sinne. Obwohl, außer natürlich Schnittblumen, weil er ist Florist und er ist Bäcker und Friseurmeister. Genau. Friseurmeisterin, ja. Ganz kurz, stimmt's. Ja. Wer ist dein Lieblingsbäcker? Mein Lieblingsbäcker? Boris. Boris Monese. Boris Monese, ja, stimmt. In Stuttgart hier, im Stuttgarter Süden gibt es einen Bäcker, der heißt OG Moritz Monese. Das ist so der Moneyboy des Stuttgarter Südens. Das macht gar keinen Sinn, dass da Moritz Monese auf der Tüte steht. Und ich hatte letztens einen sehr intimen Moment, weil ich war bei Moritz Monese. Zufällig stand hier Peter vom Schlombach. Ja, wir haben uns da zufällig getroffen bei Moritz Monese. Wir haben uns da getroffen. Also wenn ihr die Jungs mal treffen wollt. Bei Moritz Monese. Bei Moritz Monese im Stuttgarter Süden, Tübinger Straße. Ja, da waren wir da drin. Und wir haben uns zufällig vor der Tür gesehen, haben dann zusammen eine georgelt, was so viel heißt wie durch eine Zigarette in den kleinen Halsschlund reingeschraubt. Oder kann man das so sagen? Ja, ja. Orgeln ist bei uns tatsächlich die feste Vokabel auch. Ja. Orgeln ist so wie, ja, wie Schrauben. Orgeln ist wie Schrauben. Ja, ja. Wir können die Folge auch das Schraubbad nennen. Das Schraubbad. Staffel 6 Episode 1. Das Schraubbad. Perfekt. Das Schraubbad. Mit Titel, und ich wollte mich nämlich schon entschuldigen, wenn ich mich morgen noch dran erinnere, dann heißt die Folge so. Das Schraubbad. Vielleicht mache ich mir sogar. Redet ihr mal, ich mache mir eine Notiz auf meinem alten Handy. Auf deiner unsichtbaren Schreibmaschine. Notizen öffnen. Notizen, redet ruhig. Notizen öffnen. Also. Das sind so Menschen, so, ja, redet ruhig. Und dann die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken hier. Tatsächlich hatten wir einen sehr intimen Notizen Moment. Notizen öffnen. Entschuldigung. Darf man hier fluchen? Ja, du darfst nicht fluchen, du Wichser. Was? Du darfst nicht fluchen, du Wichser. Hm. Ich habe tatsächlich schon lange nicht mehr gewichst. Die Pandemie war auch nicht leicht für uns alle. Hast du nicht viel gewichst in der Pandemie? Nee, man, ich schon ist auch nicht mehr so salzig wie früher. Notieren das Schraubbad. Okay, habe ich notiert. Wir hatten tatsächlich hier, der Peter und ich, wir hatten einen sehr intimen Moment bei Moritz Monese. Ne? Also Stuttgarter Moneyboy bei diesem Bäcker. Wir sind da reinspaziert, wollten uns da so 4 bis 6 kleine Butterbrezel rauslassen, natürlich mit veganer Butter, weil wir sind ja nicht vegan. Und haben dann, wurden tatsächlich, kein Witz jetzt, Prümer, das ist wirklich passiert, was ich gerade erzähle. Ja, ich höre gespannt zu. Bei diesem Bäcker hat uns diese Bäckerei-Fachverkäuferin, ich gehe mal davon aus, dass sie diesen Titel trägt und keinen Nebenjob macht, weil sie ist jeden Tag da, hat sie uns angesprochen und gesagt, ey, könnt ihr dieser Frau helfen, weil sie hat kein Handy gerade. Ne? Und dann kam so eine Oma, die war so Ende 80 tatsächlich. Ja, ja. So Ende 1000 war die. Ja, die war so, also sie sah wirklich aus, nee, das macht man nicht, das ist ja Altersshaming. Gibt's sowas? Fettshaming gibt's old? Ja, ja. Na, wenn sie fit war und uralt aussah, dann... Fit war sie, war im Gegenteil. Fit, weder, ach so, okay. Weder fit noch köstlich, die war einfach wirklich, also im Endstadium, die war wirklich so, weißt du, also, wenn die gesagt hat, spiel meinen Lieblingssong, wäre ich so, ey, schon Risiko. Verfassungswidrig, ja. So, ja. Die Jugend marschiert. Ich glaube nicht, dass du noch 3 Minuten hast, Domi. Ja. Nee, Spaß. Gibt ja auch kurze Tracks, ne, von Job Paul Prüm, das neue Album kann ich empfehlen. Habe ich auf Kassette, der limitierten Edition, Schlag zu. Nee, ne, ist schon ausverkauft. Die Box ist weg, ja. Du bist übrigens sehr clever. Er macht so kleine Auflagen, dass er immer direkt Sold Out posten kann. Ja, das habe ich gemeint mit so einem Comiczeichner aus Stuttgart hier, Egon Feuerwehr. Wir machen immer Kleinstauflagen, damit wir uns dann arrogant sagen können, wir haben ausverkauft. Das ist genial. Das ist das Erfolgsrezept. Das macht Nintendo auch gelernt. So mit ihren Geräten. Genau. Also die Anti-Mario Barts quasi dieser Welt, ne? Genau, wir sind die Nintendos unter den Papiervertickern. Wobei ich es schon geil fände, das Schaumbad live im Olympiastadion in Berlin mit 17 Zuhörern. Hätte schon was. Das wäre so richtig cool. Hallo! Ich wette, Böhmermann würde vorbeikommen, nur um euch zu feiern, dass jetzt vor 17 Leuten... Ich will auf diesem Platz sitzen, wo Hitler auch saß. Ja. Ja. Da du darfst zwischen, da bei diesen Speersplatz. Ach so, sitzen wir dann auch an 2 verschiedenen Ecken vom Olympiastadion. Klar, genau. Klar, aber wir reden auch, also wir müssen schreien, dass wir uns hören. Ohne Mikro wäre auch geil. Wir haben jetzt keine Mikros. Also. Ja, wir stellen ein Mikro auf dem Mittel. Wir nehmen dieses Diktiergerät, das du bei deiner Arbeit geklaut hast, das wir in Folge 1 benutzt haben. Geliehen. Das ich dann, glaube ich, irgendwann mal entsorgt habe. Egal, das stellen wir in die Mitte auf diesen Anstoßpunkt. Ja. Ich sitze da, wo Hitler saß. Du sitzt da, wo, keine Ahnung, Gegenkurve. Gegenkurve. Wahrscheinlich Gegenkurve. Bin ich hier, wie hieß der Läufer nochmal? Johnson oder so. Jesse Johnson, ja. Genau. Der alle Medaillen abgeräumt hat, der Sprinter aus Amerika. Genau. Der bist du. Ja, ich renne die ganze Zeit. Genau, du sitzt auf Hitlers Position und ich laufe die ganze Zeit Runden. Genial. Während des Podcasts. Der gerade bei den Olympischen Spielen so Nazi-Zeiten, oder? 36, ja, genau. Ja. So machen wir das Setting für den Podcast. Also ich werde immer Runden laufen, währenddessen reden und Peter sitzt auf Hitlers Platz. Und wo sitzen und die 17 immer Gäste? So, weil Hitler hat ja sehr viel gewippt damals, weil der hatte da schon so einen leichten Parkinson und war ein bisschen vielleicht auch psychisch krank, so wie Julian Reichert. Nein, der war doch nicht psychisch krank. Adolf Hitler doch nicht. Man kann ihm ja viel vorwerfen. Aber psychisch krank war er. Jedenfalls, also du musst immer so... kurz meine Lieblingsklaviertruppe in Zwangsjacken. Wenn du in die Crew hinein willst, bring mir den Korb von Julian Reichelt. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja, wie witzig, Alter. Weil diese Investigativjournalistin ist jetzt offiziell Rapperin bei KIZ. Ja, da möchten wir doch mal gratulieren einfach. Wer ist denn das? Ich meine, sie hat diese Investigativjournalistin, die Julian Reichelt eigentlich, also dieses Team, die haben ja Julian Reichelt, die haben das ja eingeleitet, dass der ja abgesetzt wurde. Also und den Sinne den Kopf gebracht. KIZ den Kopf geliefert. Und damit darf die jetzt Rapperin sein bei KIZ. Ah, wenn du die Crew hinein willst. Ah, geil, genau. Hab ich mitgekriegt. Ja, ja. Ja, also von da aus, also von uns, dem Schaumbad-Podcast und dem Vitamin X-Podcast, wir einfach geschlossen. Für Salim Samad und Alain Freispricht, die wirklich im Gegensatz zu mir A-Promis sind, weil ich bin der unbekannte Dritte. Ich glaube, die werden euch töten, aber sag's ruhig bei eurem Podcast. Genau, also von unserem Schaumbad-Podcast und dem Vitamin X-Podcast, dessen Teil Marvin auch ist. Also wenn ihr viel Koks, dann könnt ihr den Podcast hören, weil da ist wahrscheinlich immer so schnell wie jetzt hier, ne? Ach, Digga, die sind zackig, Die sind also zackig. Ich bin der Zweitschnellste. Der Schweizer Alain ist so ein bisschen so, wenn du Toblerone langsam auspackst. Aber Salim ist tatsächlich Double Time. Also Sammy Deluxe dreht sich im Grab um, ja. Okay. Also ihr seid eigentlich, also normalerweise kannst du ja bei Spotify auch mal den Dreifache Geschwindigkeit, wenn man das bei euch macht, dann platzt wahrscheinlich irgend so ein kleines Äderchen in deinem Gehirn. Ich muss sagen, weiß der Äderchen im Gehirn. Aber das Krasse ist, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, dessen Sprachmemos man unmöglich in doppelter Geschwindigkeit anhören kann. Wenn ich mit hier Pat, Shoutout, ne, so ein nackter Teledin-Verkäufer aus Stuttgart, wenn er das jemals hören soll, der weiß schon Bescheid. Pat, bester Mann. Pat! Ist wirklich ein großartiger und gut aussehender Mann. Sehr groß, gut aussehend. Und Teledienverkäufer. Volles Haar, fester Stuhl, ist wirklich gut ausgestattet. Und auf jeden Bäckerin. Fall. Und Bäckereifachverkäuferin, bei Moritz Monese gelernt damals, genau. Auf die Story kommen wir gleich nochmal zurück. Auf jeden Fall, das Ding ist, er schickt mir immer Sprachmemos. Und er hat halt so Schwäbisch drauf. Und währenddessen sage ich schon, ja, das kannst du ruhig in 1,5-facher. Und ich schicke ihm direkt so, Alter, ich höre das ein Doppelter und würde mir wünschen, dass ich ein 9-facher hören könnte. Und dann schicke ich ihm zurück und sage, wenn du das in doppelter Geschwindigkeit hören kannst, dann gnade dir Gott. Und er kann es nicht mal in normaler Geschwindigkeit hören. Siehst du, und ich bin so alt, mich machen Sprachnachrichten ja immer nervös. Abzuschicken oder zu empfangen? Aber wie alt bist du eigentlich? Weil du bist ja wie so ein Baum, wo man an der Rinde von außen nichts sieht. Man müsste dich aufschneiden und dann würde man wahrscheinlich denken... Ich habe einmal in sein Bein reingesägt, weil ich zählen wollte, diese Ringe. Unmöglich, ja. Also irgendwo zwischen 58 und 83. Wobei ich dich mal loben muss, du hast kaum Augenringe für dein Alter. Ich habe hier in der Runde, glaube ich... Stimmt, Alter. Ich habe die schlimmsten Augenringe hier und ich bin der Jüngste. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Also es geht so, ich glaube, je jünger man ist, Peter hatte schlimmer auch, früher auch schlimmere Augenringe, so vor 10 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, 1987. Und jetzt mittlerweile ist, glaube ich, je älter man wird, wenn ich an meine Eltern denke, die haben auch keine Augenringe. Ich glaub, ja, als so ich 1963 Leute studiert habe, also bis 65, 67, 68 bin ich dann aus der Uni raus, dann ging die erst richtig ab, aber da hatte ich auch mehr Augenringe. Ich glaube, Augenringe ist so ein junge Leute-Ding, kann das sein? Aber ich habe auch so eine Kryobox, sein, also ich lasse mich nachts immer einfrieren. Ich bin halb so alt, wie ich... biologisch bin. Weil kannst du dich noch an den Depressions-Pete von vor 5 Jahren erinnern, was der für Augenring hatte? Der sieht jetzt auch fresher aus. Ja, aber er hat eben noch im ersten Teil gesagt, er wäre jetzt Depressions-Pete. Ja, also ganz ehrlich, er kann sagen, was er will, aber ich habe ihn ja in den letzten Monaten schon ein paar Mal gesehen und ich glaube, er ist glücklicher denn je, oder nicht, Pete? Im Vergleich zu früher. Ja, aber trotzdem depressiver Alkoholiker. Ja gut, aber das ist ja dein Charakter. Ja, das stimmt. Ist ja alles ironisch. Ich meine, du bist ja gar kein wirklich lebendes Wesen. Du bist ja einfach nur eine Gestalt, die irgendwie... Hopfenextrakte zu sich nimmt. Ja, ich bin ja noch relativ sicher, dass Peter einfach aus dem Second Life importiert wurde, der eigentlich nur aus Pixeln besteht. Aber da ihr eben gesagt habt, dass ihr euch häufig gesehen habt, ihr habt euch ja auch letzte Woche in der Bäckerei gesehen. Was ist denn mit der alten Frau passiert? Richtig. Willst du die Story erzählen, Pedi? Komm, ich bin schon dicht, ich habe schon für den Hörer, ich habe schon ein paar Bier georgelt, ich habe schon so einen kleinen Wodka Mate reingeschraubt. Auf gut Deutsch, ich bin stocknüchtern wie eine Nonne auf Rügen, also mach einfach weiter. Das ist eigentlich wie unsere letzte Folge. Aber ich habe das Vierfache von ihm getrunken und bin tatsächlich nüchtern. Weil ich Alkoholiker bin und damit... Nee, warte, ich bin kein Alkoholiker, ich bin Alkoholist. Egal. Auf jeden Fall haben wir diese alte Frau. Alkohol ist gut. Ja, die Leute, die die ersten Teil gehört haben, wissen Bescheid. Die wissen Bescheid über Ismus. Ich werde den nicht hören, macht euch keine Sorgen. Auf gar keinen Fall. Keiner wird den hören. Davon nur abraten. Nur das Problem ist, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ist dieses Abraten viel zu spät. Also spult doch mal zurück. Genau. Genießt es. Und wir machen nachher noch die großen 3. Oh ja. Keiner von uns sollte zu diesen großen 3 gehören. Aber Peter, erzähl gerne mal. Diese alte Frau war da, erzähl du warst dabei. Ihr wurdet auf jeden Fall um Hilfe gebeten. Ich war komplett besoffen. Es war 11 Uhr. Ganz normaler Dienstag. Dienstag. Um 11 Uhr besoffen. Es war ganz normaler Dienstag, es war so Donnerstagmittag. Okay, pass auf, ich fasse nochmal zusammen, weil ich habe euch wirklich zugehört. Ihr wart bei diesem Bäcker, habt euch durch Zufall Moritz getroffen. Moritz Monese. Wenn du uns hörst, gib uns mal ein bisschen Salz. Für und die Bäckerei-Fachverkäuferin hat euch gebeten, dieser alten Frau, die kurz vor Staub war, zu helfen. So weit waren wir schon. Die war eigentlich schon im Staubstadium vorbei. Also das Stadium stimmt nicht ganz, war so Kreidezeit. Aber ansonsten passt es ja. Okay, genau. Die hat uns dann ihren Zettel von ihrem Arzt hingehalten mit einer Auflistung von allen hochpotenten Schmerzmedikamenten, die es gibt. Hat sie gedacht, sie wäre in der Apotheke? Nein, sie oben stand die Adresse von ihrem Arzt drauf. Und sie wollte wissen, wo das ist. Und du hast dann irgendwie Google Maps ausgepackt und der hat das gezeigt, wie man da hinläuft. Die Frau hat dich fassungslos angeschaut, was denn die Scheiße soll. Ja, man muss dazu sagen, warum du ihren Gameboy ins Gesicht hältst. Deutsch weiß nicht so gut. Ne? Sie hatte einen osteuropäischen Background. Ich will aus Datenschutzgründen nicht mehr zum Background und so sagen. Auf jeden Fall hat sie einen osteuropäischen Background und einen osteuropäischen Namen, was ich direkt gesehen habe, weil sie hat uns ihren Medikamentenzettel in die Hand gedrückt, wo der Name vom Arzt zum Glück drauf stand, ihr Name und was sie alles nehmen muss. Und dann meinte sie... Sie läuft schon. Und ihr Geburtsdatum. Das ist alles drauf. Deswegen wussten wir, dass die Baujahr, knapp 1000 ist. Baujahr 1900. 1900 Weltkrieg. Nee, 27 oder 28. Also kannst du ja rechnen, da ist sie. Ja. Über 90 gewesen. Also die war 1 oder 92, sowas. Ja. Ja, genau. Also Anfang 90, whatever. So. Da bin ich geboren. 1927? Ja. Nee, Anfang 90. 1992 bist du geboren. 1992. Genau, ich bin auch. 4 Jahre später habe ich meine Freundin betrogen, als sie im Urlaub war. Ja, wir hier einfach so Popkultur wieder reinfeatured. Das war gerade, das ist 1994, meine Freundin, die 1996, genau. Okay, und dann diese Frau? Diese Frau Die Geschichte, genau. Das ist, die Geschichte wir, ist, wir eiern so ein bisschen rum, genau. Weil die Geschichte keine Pointe hat. Ja, ich überlege gerade, wie ich da Gags reinstecken kann. Nee, aber die Geschichte war eigentlich nur todtraurig und gar nicht lustig. Nur traurig, ja. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns ein Herz gefasst. Dann diese Frau, ey, ich weiß nicht, wohin ich muss. Da habe ich gesagt, es ist kein Akt-Tiger. Wohin musst du? Zeig mir den Zettel. Dann haben wir geguckt. Hast du wirklich zu dieser 92-jährigen Frau gesagt, es ist kein Akt-Tiger? Es ist ein Akt der Liebe. Bro hat sie genannt. Tiger. Nicht Crow, niemals. Ich habe sie Bro genannt. Bro, du hast sie Bro genannt. Ja, ja, so ein Bro mit zwischen den Beinen. Nee, ich habe die Dame wirklich sehr respektvoll behandelt. Okay, aber ich find ganz schön, wenn man. Pass auf, bevor alle denken, wir haben diese Frau ausgeraubt. Ich erzähl kurz die Story, vielleicht mit was Sinnvollem kommen können, ihr Bastarde. Ist kein Akt. Was ich nicht gesagt habe, um euch zu beleidigen, weil das Bastard noch ein viel zu nettes Wort ist für diese Versammlung von Gestalten hier. Auf jeden Fall haben wir diese nette Dame dann zu ihrem Arzt eskortiert. Und die hatte wirklich unfassbare Schmerzen, mir hat das Herz gebrochen. Ich weiß nicht, ob das lustig ist, ob das ein Podcast ist. Das überhaupt ein Comedy-Podcast oder ein medizinisches Podcast? Nee, wir sind einfach, wir sind ein Podcast. Wir also sind man ein Technologie-Podcast eigentlich. Ja. Ihr seid so der Zahnersatz unter den Podcasts, ne? Technologie-Podcast und ja, Geschichte. Also wir sind sowohl Amalgam als auch Gold. Morgens Arunal, abends Amex oder sowas, genau. Auf jeden Fall, wir haben diese Frau dann, ich habe dann gesagt, ey komm, bevor du jetzt da 20 Minuten hinläufst, Tiger, setze ich mein Auto. Dann hat mich Peter eskortiert. Weil man ja nicht wusste, ob sie den Enkeltrick anwendet, also ihren Enkel ausraubt. Ne? Also es passiert öfter. Also dich oder ihn halt. Nee, genau. Wir waren ja, ihre Enkel. Ja. Ich dachte zuerst, es ist dieser, von dem alle reden, dieser Enkeltrick nur reverse. Weißt du, das ist die Rache der Oma, macht einen auf dement, um mich auszurauben. Das wäre ganz schön, wenn das bei Vorsicht Falle im ZDF dann nicht mal käme. Achtung, die Omas schlagen zurück. Ich muss zum Arzt. Dann war mein Geldbeutel weg. Stell dir vor, Enkeltrick reverse, was das für ein genialer Move wäre, wenn so Omas sich zusammenschließen im Darknet und sagen, so, wir entwickeln jetzt ein System, wie wir uns über Snapchat und TikTok in diese Kids reinhacken, um denen irgendwie ein paar Kryptos abzumeinen oder sowas. Der Gaul geht schon wieder mit mir durch, aber es wäre witzig auf jeden Fall. Enkeltrick Reverse. Okay, aber ihr wart, und die saß dann im Auto, ich, ja? Genau, und habt die Frau zum Arzt gebracht. Das war eigentlich alles, ja. Das war schon witzig, weil da hat sich für mich so eine Parallelwelt aufgetan. Vielleicht kann man da noch ein paar Gags rausnicken, deswegen gleich jetzt kurz. Ah, ja. Auf jeden Fall, es hat mir das Herz gebrochen, das ist jetzt wirklich unironisch, das erste Mal in meinem Leben, seit ich im Schaumbad zu Gast bin. Der hat die ganze Zeit gejammert während der Fahrt. Hab ich gefragt, was ist? Nieren kaputt. Nachher hat sich rausgestellt, hat sie mir beim Arzt dann auch, oder im Beisein vom Arzt hat sie darüber geredet, so viel zum Thema Ärzte. Ihr wart noch mit in der Besprechstunde. Ich habe unten das Auto bewacht, ist mitten auf der Königstraße, haben wir geparkt. Okay, ja. Er ist Auto bewacht. Einer musste dann am Auto stehen, die Bullen kamen alle paar Minuten, haben gesagt, verpiss dich. Ich habe gesagt, ja, Frau Monese, Tiger. Frau Monese zum Dock gefahren und dann habe ich High Fives von den Cops gekriegt und durfte weiter parken in der Königstraße. Cool. Während du diese Madame vier Stockwerke ohne Aufzug zu diesem Arzt hochgebracht und dann oben der Arzt ganz indiskret, wo ich so dann gefragt habe, ich sage, die Frau hat Schmerzen, also er muss ja keine Sorgen machen. Ich sage, die sagt die ganze Zeit was mit ihrer Niere, können sich mal um die kümmern. Ja, die hat Nierenkrebs im Endstadium. Das ist normal, dass sie Schmerzen hat. Dass der Arzt einfach irgendeinem Fahrer erzählt, was für eine Krankheit der hat. Ja, weil dachte ich, bin Angehöriger, weil wer geht mit einer 90-jährigen random zum Arzt, der aussieht wie ihr Enkel? Und sie immer Tiger nennt. Und gerade von ihr den Geldbeutel geklaut gekriegt hat, während sie diabolisch grinst. Ja. Auf jeden Fall war das ein Arzt, der auf Osteuropäer spezialisiert war. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war ein richtiges Paralleluniversum. Du bist irgendwo in so einer Hintergasse von der Königstraße. Wirklich so, nicht Königstraße, sondern so Hintergasse, so eine Zwischeninnending. Also, ja, da, das war wie so Gleis 9, 3 Viertel. Also ja, Mitte direkt. Die Winkelgasse. Es war schlimmer. Und an dem Schild stand dann halt irgendein osteuropäischer Name und sie auf einmal konnte sie das lesen, weil das irgendwie dann jugoslawisch, kroatisch, bosnisch, serbisch, albanisch, irgendwas halt war, was ich nicht lesen kann. Und die so, das ist mein Arzt, perfekt. Und dann stand unten drunter noch hier Universität, Grozny, Tschetschenien oder sowas. Und dann kommst du da hoch und da waren wirklich nur Osteuropäer und da wurden verschiedene osteuropäische Dialekte gesprochen. Ich dachte erst, es wäre irgendwie vom KGB, so eine russische Einrichtung und diese Oma hat mich einfach nur geprankt. Du, ich glaube, du warst in der Zauberergasse. Ich glaube, es war nicht osteuropäisch, das war Muggel oder so. Nee, das kann auch zauberisch. So. Und das Ding ist, ich glaube an Karma. Ich glaube, dass es der Test war, ob ich dementen alten Omas helfe. Meine eigene Oma ist 2 Tage vorher, kein Witz, die schwerst dement war, gestorben. Und ich dachte mir in dem Moment, wo diese Oma da stand, ey, scheiße, deine eigene Oma ist vor ein paar Tagen selbst noch so verirrt durch Berlin gerannt, durch eine Großstadt. Deswegen habe ich dir geholfen. So. Ja. Ganz unironisch. Ja, einfach mal, wenn ihr Schaumbadhörer seid, und jetzt pass mal auf. Leuten helfen. Auch wenn das jetzt eine dumme Story war, aber das war von Peter und mir wirklich gut gemeint. Es lohnt sich auch. Wir haben 2 Brezeln dann von dieser Monese-Frau gekriegt. Die hat sie uns, also wir haben da ja Brötchen gekauft. Oder du zu Assa, wir zusammen haben da Brötchen gekauft, weil wir haben dann gedacht, komm, lass uns mal frühstücken. Und dann hat sie uns zwei Brezeln eingepackt und nicht berechnet. Also, jetzt kommt die Pointe, jetzt fällt es mir gerade ein, es gibt doch eine Pointe. Vor die Pointe würde ich setzen, da war jetzt alles drin, aber deine Zusammenfassung hilft einfach mal, die nehmen wir jetzt mit und jetzt kommt die Pointe. Ihr habt zwei Brezeln bekommen. Die Pointe überlasse ich dir, weil jetzt ist mir gerade eingefallen, es gibt doch eine Pointe. Thema Karma. Wir dachten, wir haben Karma-Punkte gesammelt, haben zwei Brezeln bekommen. Am Tag drauf, Trommelwirbel, ich spiele gleich den Ball rüber, gehen Peter und ich wieder zu Moritz Monese, weil es ja jetzt unser Stammbäcker, wir helfen regelmäßig Senioren, die da sind. Wir zeigen Handys, wir eskortieren die zum Arzt. Moritz Monese ist also zu dem Zeitpunkt seit gestern unser Stammbäcker. Wir gehen also wieder hin und was ist passiert? Die haben diesen klassischen Einzelhändler-Abzock-Trick gemacht mit uns. Ja. Das macht dann 5 Euro, 30, 10er gegeben. Nee, es macht 3,80 Euro. 3,80 Euro. 10er gegeben? 10er gegeben, nur 1,20 rausgekriegt. Ja, du hast mir noch einen 5er gegeben. Und dann sagst du, hey, es war noch ein 10er, dann es war ein 5er. Und das ist der klassische Einzelhandel. Das können alle machen, die Mindestlohn verdienen. Ihr könnt dafür nichts. Ist auch dreckig. Wir zahlen selber nur Mindestlohn. Nein, Spaß. Nein, es ist einfach dreckig, dass ihr so schlecht bezahlt werdet und kein Trinkgeld kriegt. Weil wer gibt schon einem Bäckereifachverkäufer Trinkgeld? Das stimmt, VerkäuferInnen. Aber es ist trotzdem ein widerlicher Move. Am Vortag haben wir die Oma aus dem Laden gerettet, bei der Verkäuferin. Die wäre sonst bei ihr gestorben. Die wäre in diesem Laden gestorben. Und die hätte die irgendwo vergraben müssen dann. Ja, das ist nämlich eine Regel bei Bäckern, dass die, wenn jemand in deinem Laden stirbt, musst du den selber begraben. Ja. Aber dieser, im Mehl musst du den verbacken. Dieser miese Trick ist tatsächlich ein mieser Trick, der mir auch häufig schon begegnet ist. Bist du schon oft abgezockt worden? 5 in 10? Nee, ich habe schon mal tatsächlich, dir wird sie bekannt sein, weil du bist ja Saarländer, wenn du bist wahrscheinlich mal nach Trier gefahren, die Raststätte Hochwald. Mhm. Da habe ich dem Tankwart für mein, schon so oft leider, für meinen Kaffee und meinen Snickers einen Fuffi gereicht und er hat mir auf einen 10er rausgegeben, woraufhin ich dann darauf bestanden habe, ich hätte mit dem Fuffi bezahlt und habe dann aber gesehen, dass eine Kamera über der Theke hängt. Die auf die Theke zeigt. Und dann habe ich gesagt, ich bin mir sicher, dass ich mir ein Fuffi gezahlt habe, aber wir können jetzt mal die Polizei rufen, da ist ja eine Kamera. Ah, ist wie im Casino. Ja und dann hat er mir nämlich dieses Geld gegeben. Ah, ja. Dann hat er nämlich ohne Umstände gesagt. Also vielleicht mal einfach auf Kameras hinweisen. Vielleicht noch abschließend dazu, weil das ist tatsächlich ein sehr häufiges Muster. Es passiert in der Regel, finde ich, auf so Dorffesten oder wie mir im Saarland sagen, Kirmes. Ne? Also wenn du auf der Kirmes bist, wenn du im eigenen Ort, nicht im Nachbarort bist, wirst du sogar bewusst abgezogen, weil du aus dem Nachbarort kommst. Ich kenne das. Also du wirst da immer beim Abrechnen abgezogen, weil diese Vereinstypen, die arbeiten ja für Vereine ehrenamtlich hinter diesen Bierwägen da, bitte ein Bit und so, ne? Oder Urpils, je nachdem, ob sie Geschmack haben oder nicht. Ich sage jetzt nicht, welches davon ich trinke, aber das Bessere und du weißt welches. Ich kann das nur nicht laut sagen, weil sonst werde ich im Saarland geächtet und getötet. Deswegen ich kann das sagen, weil ich komme ja aus dem Kreis Bitburg-Prüm. Ich trinke lieber Bitburger, tatsächlich, obwohl ich Saarländer bin. Das ist das einzige Bier, das kalt schmeckt wie ein warmes Bier. Und einölt, lasst mal bitte St. Wendel in Ruhe. Ja. Genau. So. Wir hatten heute noch eine Sache euch versprochen, nämlich die großen fickenden drei. Die großen fickenden drei. Das ist eigentlich heißt das nur die großen drei, aber wir machen jetzt mal den. Warte mal, die großen drei, meine neuen Pimmel und von euch beiden keiner, oder wie? Ganz wir haben genau. Keine. Na gut, Peter hat genug Salz da unten, ne? Soll ich mal rein sagen? Wieder Chabots, ne? Peter ist ja der Salzige hier. Ja, schon wieder am Nachsalzen. Hysterisches Gerät. Auf eurem professionellen Aufnahmegerät, weil ihr habt hier wirklich eine. Also ich bin ja zu euch eingeladen worden, vielleicht für den Schaumbad-Hörer. Ich habe selten so ein professionelles Setup bei einem Audio-Podcast gesehen wie bei euch. Ich glaube, nicht mal gemischtes Hack nimmt so auf. Ihr habt einen eigenen Raum, ihr habt hier sogar Merch von eurem Podcast stehen, ihr seid gut ausgestattet. Ich hab gehört, wir sind hier der zweiterfolgreichste Podcast, der in diesen Räumen schon aufgenommen hat. Ja, ich glaube nicht, dass hier schon ein anderer Podcast aufgenommen hat. Also von der erfolgreichste. Unter den ersten 9. Ja. Wir sind in den großen 3. Zeitverbrechen wird hier. Die drei salzigen 6 oder wie? Die drei salzigen 6. Ich mach mal kurz den Abbinder, weil der gehört dazu. Den haben wir selbst gemacht. Guck mal. Die großen 3. Peter und Jean-Paul und Marvin, der Gast heute. Oder? Oh. Doch Publikum. Ausmachen. Was für ein Salz-Intro, Alter. Das ist das pure Salz. Genau, also ich bin... das Salzbad. Um euch abzuholen, deswegen würde ich auch damit anfangen, weil mir kam letzte Woche beim Spazierengehen, das ist dann nämlich auch nachher mein Platz 3, die drei großen Arschloch-Hobbys. Also Hobbys, die sich auszeichnen, weil sie eigentlich nur Arschlöcher betreiben. Ja, die großen drei Hobbys, die nur Arschlöcher sind. Haben. Und Marvin, da du der Gast bist, darfst du gerne anfangen. Genau, ich würde so noch machen, ganz kurz die Regeln noch ein bisschen, also so habe ich sie mir erschlossen. Jeder sagt zuerst die drei, dann jeder die zwei, dann jeder seine eins, oder wie? Genau, wir fangen mit Platz drei an. Jeder sagt seine drei. Zwei, eins. Ja. Und wenn wir Überschneidungen haben, dann freuen wir uns total. Genau, also wir werden jetzt, wichtig ist, es darf nichts Illegales sein. Ja, genau, darf nichts Illegales sein. Also ich meine, es ist sicher auch ein Hobby von Leuten, weiß nicht, Großeltern umzubringen. Ja, nee, aber das zählt allgemein nicht. Anerkannte Hobbys. Also. Ja, genau. Aber könnt ihr mal gucken, vielleicht ist Marvin auch auf der illegalen Schiene, da würde ich sie auch zulassen. Möchtest du anfangen, Marvin? Ich kann sehr gern anfangen. Also bei mir auf Platz 3 der Arschloch-Hobbys sind, glaube ich, Menschen, die Tiere züchten zum Verkauf. Ah, Chinchilla-Züchter. Nicht nur Chinchilla. Es gibt ja auch Leute, weißt du, die verdienen da dran ja nicht viel. Die machen das ja als Hobby, dieses Geldverdienen ist nebenbei. Es gibt ja Leute, die beispielsweise, die haben so zwei Labradore und dann züchten die jedes Jahr einen Wurf, um die zu verticken. Das ist so ein richtiges, also überhaupt schon, wenn man so mehr als, also wenn man mehr Haustiere hat, als man für den Eigenbedarf braucht. Ihr wisst alle, ne? Ich bin ja, das ist wie bei Drogen. Warum muss oder man Immobilien. Viel, warum muss man viel, genau, Drogen, ich finde im Endeffekt, Menschen, die mehr als Immobilien, ich habe nichts gegen Menschen, Immobilien die Drogen konsumieren. Drogen konsumieren ist super, Immobilien zu konsumieren für den Eigenbedarf ist auch super, ja. Aber Immobilien zu besitzen, damit andere zu erpressen oder auch Gras in Mengen zu besitzen und damit andere zu erpressen, anstatt es einfach beides zu demokratisieren, sowohl Immobilien als auch Cannabinoide, finde ich nicht gut und dementsprechend Labradors sollten oder allgemein Haustiere sollten demokratisiert werden, Haustiere für den Eigenbedarf gerne auch in 100er-Packs, weißt du, wie, ja. Kennt ihr diese Tücher, die man am Nachttisch hat zum Wichsen, diese 100er-Dinger? Ja. Man kann ja auch Haustiere aus so Packungen ziehen, wenn man es kaputt macht, das nächste, aber eben für jeden frei zugänglich und nicht von irgendwelchen Hobbyzüchtern, die keine Freunde haben, von daher ist das ganz klar meine Nummer 3. Finde ich super, finde ich gut, ja. Finde ich spannend. Dann darf ich direkt anschließen, ja? Weil mein Hobby ist, dass nur Arschlöcher haben, Haustierbesitzerinnen und Besitzer. Ach krass. Okay, du bist noch krasser unterwegs. Genau, ja. Also Haustierbesitz in Großstädten. Okay, also wenn man nicht die Räume dafür hat oder insgesamt. Genau, ich glaube, wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Ja. Genau, es ist einfach nicht adäquat für eine Katze in Stuttgart-West zu wohnen. Genau, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich kein Tier habe und auch keinen Hund habe. Weil du Beispiel. Auch kein Arschloch bist. Genau, weil ich ja auch zur Arbeit muss. Und bin ich auf deine Nummer 3 gespannt. Meine Nummer 3 hat auch mit Tieren zu tun. Und zwar Reiten im besonderen Dressur und Springreiten, oh, ja. Weil die Idee zu unserer großen drei Arschloch-Hobbys kam mir nämlich auch, als ich im Stuttgarter Killesberg am Reiterhof vorbeigelatscht bin und der große Exerzierplatz und spätestens seit Olympia, weiß man, Reiter an sich sagen immer, ja Mensch, mit diesem Reiten, da wollen die Tiere auch, glaube ich nicht. Ich glaube, ein Pferd würde lieber auf einer Koppel einfach rumlaufen. Hey, jedes Tier liebt es, wenn sich ein 100-Kilo-Wesen auf deine Wirbelsäule setzt. Genau, deswegen alle ReiterInnen finde ich schwierig. Ja, ja. Problematisch finde ich diese SS-Uniformen, die man dabei trägt. Auch, ja. Ja. Ohne, mit wären es coole Klamotten, ja, wenn dann, wär's was anderes. Wenn du während deines Hobbys schon Klamotten von Hitler trägst, solltest du dich fragen, ob das das richtige Hobby ist. Ich habe heute Fun Fact gelesen, dass die meisten Penisbrüche in der Reiterstellung passieren. Über 50% aller Penisbrüche, da gibt es klinische Studien zu, geschehen in der Reiterstellung. Ne? Also ich meine, man kann ja nicht von einem Bruch sprechen, weil es nur ein Schwellkörper ist, aber man nennt diese Schwellkörperzerquetschung im Fachjargon Penisbruch. Von daher bin ich auch ganz klar dafür, dass dann. Okay, dann nehme ich das mit auf. Reiten. Nee, Geschlechtsverkehr. Menschen, die Geschlechtsverkehr haben, wäre mein als Platz Hobby. Wenn man Geschlechtsverkehr professionell hat, finde ich es wiederum gut, weil man muss ja auch von irgendwas leben. Nee, Hobby für Arschlöcher. Nee, nehme ich einfach nur mal als Platz 3, einfach reiten dann jetzt erstmal. Gut, mein Platz Nummer 2? Mein Platz Nummer 2 sind tatsächlich Jäger oder sagen wir jagende Personen. Ja, also jemand, Jäger ist für mich so der Inbegriff von einem richtig dreckigen Hobby. Wie kann man. Aber die schützen Hobby, doch die Natur, nein, mein lieber Mann. Moment, es gibt ja verschiedene. Wir reden gerade von Hobby. Es gibt auch Berufsförster, die dafür sorgen, dass eine Population, man kann davon jetzt halten, was man will, aber ich sag mal, dann ist es noch legitim. Muss es tatsächlich machen, weil es keine Bären und Wölfe mehr gibt. Genau, aber die werden ja auch abgeschossen. Deswegen, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, man müsste keine Population kontrollieren. Ich glaube, das ist immer nur eine Ausrede dafür, auf Tiere zu schießen. Das habe ich gar nicht gesagt. Das ist und Förster sind wahnsinnig wichtig. Also Förster, ja. Plus, Jäger, nein. Plus, wenn ich in dem Moment noch gerade mit wegcanceln kann, weil ich so Mainstream mucke und ich mag, ist Mark Forster. Einfach so. Ja, auch ein Wichser. Und weil er Wintermeyer Landrut wegorgelt, was soll das? Mädel ist 18. Ich nämlich verliebt. Ist 18, was soll das? Ja, schlimmer immer noch als der 18. Wendler. Schlimmer, immer 18. Schlimmer als der immer noch 18. Forever 21 macht sogar Werbung für, ja. Lindermeyer Landei. Nee, nee, von daher Jäger. Weil dieses Jäger hatte ich mir auch, also ich war bei Großwildjäger. Jetzt, ich wollte mir nur aufsparen, auf Platz 1 ist mich bei mir Jäger/besonders Großwildjäger. Warte, hast du gerade deine 1 gespoilert? Ja, bist weil du er jetzt auch noch die Großwildjäger auf 2 hat. Ja, aber die habe ich dann wieder rausgestrichen. Warte mal, was ist das für eine Reihenfolge? Ich dachte, jeder macht seine 2. Ja, ja, die habe ich, die hatte ich wieder rausgestrichen. Das ist ja wirklich die 9 lustigen 8. Das ist ja gar nicht. Nee, ich nehme jetzt einfach Jäger, so. Jäger auf 2, weißt ah, du? Ah, okay. Also damit bringe ich meine 2. Auf Jäger-Schnitzel oder ist das wieder legitim? Ja, ich bin ja Vegetarier, deswegen... Ich finde, man muss noch einen Disclaimer. Fühlen Sie sich nicht angesprochen, wenn Sie Jäger und Sammler sind. Das ist vollkommen legitim. Ja, so, so Paleo-Leute. Genau. Aber, also, deswegen ziehe ich jetzt einfach meinen Platz 1 auf Platz 2 runter, weil ich hatte Jäger/Großwildjäger, aber besonders große Arschlöcher, eine Tour in Afrika buchen, um die 5 Großen abzuballern. Damit, die waren nämlich bei mir auf Platz 1, nehme ich jetzt auf Platz 2. Ja, guck mal, das ist das, was ich gesagt habe, Jäger aus Hobby, weil das genau, andere... Die hatte ich wieder gestrichen, weil ich dachte, es ist illegal, Elefanten zu erschießen. Mhm. Ja, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die bezahlen dafür noch immer... Also das, was du sagst, Prümi, wir haben die gleiche 2 im Endeffekt, weil ich habe jetzt nicht nur exotisch, ich habe allgemein gemeint, wenn man aus Hobby jagt. Es gibt ja, wie gesagt, diese Berufsförster, die von Gemeinden angestellt werden, deswegen, die will ich jetzt nicht verurteilen. Das ist euer Job, der muss auch, wie Peter sagt, gemacht werden, aufgrund dieser Population, weil wir keine Fressfeinde mehr haben, dies, das. Deswegen rede ich nicht von denen. Ich rede von den Leuten, die aus Spaß irgendwo rausgehen und Tieren das Leben nehmen, weil Dammwild, die daran Spaß haben. Rotwild, Breitwild, Dachswild. Ja, und der Rotmilan tatsächlich. Der rote Milan, der wird auch tatsächlich manchmal Holzwild. Mit so Leuten, kennt ihr noch diese Spuckrohre früher, diese Stabilos? Ja. Mit den, davon wird der Rotmilan manchmal getroffen. Und tatsächlich auch der Buntspecht. Und deswegen bin ich gegen Jagd. Ja, und dann haben wir noch Treibjagd. Warte mal, dann. Auch ganz feige. Ich nehme alles mit auf 2. Also ah, ja, gemeinsam ruhig, ne? mit Marvin. Nee, ich glaube, Peter 9-2. Wir haben bis jetzt nur Tiere gehabt, oder? Ja. Ich gehe mal in eine andere Richtung. Ich will nämlich jetzt Richtung Motorsport. Oh. Kleinwagentuner. Das ist widerlich. Das Kleinwagentuner sind grundsätzlich Wichser. Also wir müssen ja dazu sagen, dieses Hobby, das nur Arschlöcher haben, bla bla bla, wir stigmatisieren viel, nicht jeder ist ein Arschloch. Aber bei Kleinwagentunern tatsächlich doch. Da ist tatsächlich jeder ein Arschloch. Wenn man den Punto auf 400 PS hochschraubt. Genau, und, ja genau. Und hinten noch schön böse Onkels drauf. Ja. Böse Onkels ist schon räudig, aber vor allem, ich verstehe auch den Sinn nicht, weil, guck mal. Jeder von uns hat auch schon mal ein Auto gehabt oder in einem drin gesessen oder hat zumindest sich mal ganz grob damit beschäftigt. Ich tatsächlich noch nie. Ich saß noch nie in einem Auto. Ja, das glaube ich dir auch tatsächlich, weil du siehst auch so aus, als hättest du... Gut, Peter besteht nur für den Hörer aus Oberkörper, der kann nicht mal sitzen. Von daher, ich glaube ihm, das ist eine legitime Ausrede. Der schwebt. Also, ja. Also das ist auch nicht so, dass er jetzt keine Beine hätte, aber man denkt, er hat keine Beine, ja, weil er so aussieht einfach. Hat so einen Bewegungsapparat wie Samuel Koch. Und deshalb habe ich kein Auto. Nee, egal, nee, aber Kleinwagentuner sind... Schaut mal, Samuel Koch, sorry, du bist ein guter Typ, das weiß ich überhaupt nicht. Das wird eh keiner, der ist irgendwie... Hab ich nie gehört, den Namen. Das ist der Typ, der bei Wetten, dass diesen Unfall hatte. Wirklich ein guter Typ. Den war ich heute zum ersten Mal in meinem Leben auf seinem Instagram. Der Typ, wegen dem Wetten, dass dann vor die Juppa gegangen ist. Der vor sein 10-jähriges Fall. Ah, also, das Ding. Der Unfall, wo er querschnittsgelähmt wurde. Ich war heute das erste Mal auf seinem Instagram und ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, wie man so viel Lebensmut haben kann bei dem, was da passiert ist. Von daher, Samuel, ich habe einen schlechten Witz gemacht, aber Peter besteht wirklich nur aus Oberkörper und schwebt. Ja. Von daher. Ich kann ihn wirklich nicht leiden. Ja, er ist eher wie Kasper, das freundliche Gespenst, Peter. Also er schwebt halt einfach nur. Yeah. Ja. Auf jeden Fall mein Platz 2, Kleinwagentuner. Und eigentlich auch Rennsport allgemein. Ja, finde ich auch ganz gut. Und vor allen Dingen der böse Onkel-Sticker hinten, noch größere Stufe, der Freiwild-Sticker. Oh ja, das Freiwild ist ja nochmal einen größeren Arsch. Ja. Obwohl, ja, es gibt noch ist die gleiche Klasse. Lanzer-Sticker genau. Vielleicht. Und jetzt können wir schon den ersten, weil ich war ja auch mit Jägern dabei, den ersten Trommelwirbel. Der Platz 1 bei... Meister Eder, Marvin Andrews. Ich würde Mainz gerne am Ende machen, weil Mainz wird eure beiden wegklatschen. Mach okay. Das. Weil ich habe wirklich das ultimative Arschloch. Ich hatte gerade auch den Reflex zu sagen, unser Gast darf zuletzt machen. Jetzt hat er sich selbst dazu eingeladen. Jetzt sind wir alle glücklich. Dann Peter, mein Platz 1. Platz 1, Hobby für dumme Wichser. Ich habe es, Arschlöcher, Entschuldigung. Ich habe es ja vorhin wieder gesagt, wir stigmatisieren viel, nicht jeder ist ein Arschloch, bla bla. In dem Fall aber wieder alle Arschlöcher, wirklich 100% dieser Hobbybesitzer und Besitzerinnen, Wintersport. Ja, das stimmt. Okay, ja. Cool. Skifahren, Snowboard fahren. Das ist schön, ich bin ja passionierter Snowboarder. Genau, du bist geil, ja auch ein Arschloch. Freut mich, ja. Und da, jetzt zeigt sich nämlich auch größer bei den Leuten an der anderen Seite. Ich kann da tolerieren, weil das der Natur gegenüber auch tatsächlich eigentlich genau. ein totaler Genau. Ich meine, ihr wisst ja, dass ihr Arschlöcher genau. seid. Genau. Wisst ihr, was witzig ja. ist? Ich bin tatsächlich kaum oder erst ganz später mit in Berührung gekommen, weil normalerweise weiße privilegierte Arschlöcher, wie wir es sind, ja, kommen ja über irgendwen mit Wintersport. Ja, so wie ich halt. Genau, mein Vater hatte allerdings bei seinem ersten Wintersporteinsatz, wo er mit meiner Mutter Skifahren war, noch vor meiner Geburt, da waren die so 4 bis 6, einen sehr, sehr schweren Unfall, hat sich das Kreuzband gerissen und seitdem eine Dauer-Odyssee von alle 2 Jahre hat er einen Kreuzbandriss. Er hat auf der einen Seite 7 Kreuzbandrisse, auf der anderen Seite einen und der erste von diesem 7-fach gerissenen Kreuzbein war beim Skifahren. Deswegen hat er mir seit meinem ersten Lebenstag Skifahren und Wintersport so madig geredet, dass ich in meinem Leben, guter Mann, Achtung, ich oute mich jetzt, noch nie Ski gefahren bin. Ich kann aber Snowboarden tatsächlich, weil ich mal auf so einer deutschen Piste gefahren bin und weil ich früher Skater war und weil das vom, wenn du es mal kannst und dieses Feeling hast und ein bisschen Balance hast, ich kann Snowboarden, ohne dass ich hier einen Kurs gemacht habe. Also ich habe es mir selbst beigebracht. Finde das auch cool und irgendwo independent, aber Skifahren ist so eine Rattenpisse für so privilegierte Tiroler Aperol-saufende Hurenböcke. Von daher, ich bin voll bei Peter. Das ist ein würdiger Eins und Prüme, ich bin gespannt, was du hast. Ja, ich bin ganz Ischgl weggeklatscht. Ischgl ist so das Malle Österreichs. Ist Ischgl auch ja, Österreich? Ja, bestimmt. Ischgl ist in Österreich. Weiß gar nicht, ja, du kannst aber auch Sölden und Hinterdruck so, noch mit reinnehmen. Alle Skiorte sind für mich wie so, weißt du, genau, das ist das Filmstes Gegenteil von cool, also es ist halt was für Arschlöcher, wo wir bei den genau. Hobbys für Arschlöcher sind. Ich oute mich sogar noch weiter. Ich war noch nie in einem Skiort. Ich war nur in deutschen Skihallen und in deutschen lokalen, räudigen Skigebieten. Ich war noch nie in Österreich oder im Switzerland Skifahren oder auf einem Gebiet. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne das nur aus so Erzählungen oder aus dem Fernsehen. Das ist ein absoluter Albtraum. Um zusammenzufassen, Marvin ist einfach ein patriotischer Border. Der fährt kein Nationalist. Lieber in Oberhausen auf dem Brett stehen als in Scheiß-Ichke. Oberhausen. Ja, das ist eine Skihalle. Das Witzige ist, ich weiß nicht, wo die ist, aber irgendwo in NRW hat tatsächlich von einem Mädel, was mit mir studiert hat, die Familie eine Skihalle. Ich weiß nur nicht, welchem Ort, vielleicht ist sogar die. Ja, du kennst die auch, ich sag dir nachher den Namen. In Oberhausen Funny, ist tatsächlich eine Skihalle, ja. Funny frisch von das Hermann. Das ist NRW, aber ich glaube, Kastrop-Rausen hat seine eigene. Wir haben jetzt dich genau. schon anmoderiert, deinen Platz 1. Wir sind auch raus. Wieder bei Verbrennungsmotoren. Ich hatte erst überlegt, Oldtimer-Sammler, also die meinen viele zu haben. Dann habe ich auch nochmal kurz nachgedacht, noch asozialer finde ich eigentlich, sich einen neuen Sportwagen zu kaufen, also so einen brandneuen Porsche oder Ferrari und damit prollmäßig durch Innenstädte zu fahren. Also heutzutage ein 100.000 Euro Auto zu kaufen, um durch Innenstädte zu fahren oder aber auch über Landstraßen, die noch nicht mal irgendwie so eine Kultur wie ein Oldtimer haben, auch scheiße, die zu sammeln, aber mit so einem brandneuen Ferrari durch die Gegend fahren, Arschlöcher. Ja, da habe ich auch. Gibt keinen Grund dafür, ja, so einen genau. zu haben. Also, das ist noch mehr als SUV. Du hast keinen Grund, dieses Teil zu haben. Ja. Ja. Und okay, auch beides, eigentlich kein Geld dafür. Ja, ich verstehe das, aber das sind beides so. Das sind, also, ich fand Peters tatsächlich, wenn ich es einschätzen darf, stärker als deine, weil das war. Also, ich habe es mehr gefühlt. Wir bewerten das hier nicht. Achso, bewerten das nicht. Dann scheiß drauf, ihr wart beide scheiße. Nee, also nicht bewerten. Marvin, du kommst aus diesem professionellen Entertainment. Wir sind einfach nur nett. Also, ich finde so, Peters ja. Plätze. Super. Also ich bin auch nett. Super. Genau. Deine fand ich auch. Ich bin sogar okay. noch nett. Ich bin Günther Netzer, aber ich habe tatsächlich auf Günther Netter sozusagen. Günther. Ich habe, glaube ich, das ultimative Hobby für Arschlöcher und ich glaube, ich könnte nicht mal widersprechen, weil ich glaube, das ultimative, was ein Arschloch an Hobbys betreiben kann, ist quasi so perfide zu sein, dass man Meta-Hobbys betreibt, dass man quasi so böswillig ist, dass man nicht selbst Hobbys betreibt, sondern andere seine Hobbys betreiben lässt. Leute, die quasi ihr Tier dressieren oder ihre Kinder irgendwas machen lassen. Der Vater wollte Fußballprofi werden, deswegen zwingt er seinen Sohn ab dem 3. Lebensjahr Fußball zu machen. Find ich. Die Tochter Ballett machen zu lassen, den Hund irgendwie zu zwingen, irgendwelche komischen Agility und so. Quasi andere passiv, also die Hobbys passiv auszuüben über Dritte. Ob das Kinder oder Schönheitsköniginnen in den USA so und deren Eltern. Das oh, ist ja, das ja, Schlimmste. Ja. Miley Cyrus hatte nie eine Jugend, weil der Vater sie mit 6 vor irgendeine Kamera gezerrt hat. Natürlich ist sie jetzt ein fucking Star, aber komplett depressiv, vercrackt, Drogen, whatever. Und die gehört noch zu den Positivbeispielen, die es geschafft haben. Ich kenne so viele Menschen, ohne jetzt Namen zu nennen. Es gibt auch in Deutschland ein paar Beispiele. Auch einige, die gerade gecancelt werden und so. Die nie eine Jugend hatten, weil sie immer in diesem... Mein Vater war schon ein erfolgreicher Schauspieler. Ich werde es jetzt auch, weißt du, so Uwe Ochsenknecht-Modus. Ja, so Fußballeltern. Fußballeltern in Sportwegen. Cristiano Ronaldos Sohn ist jetzt schon gefühlt Profi. Der hat ein Sixpack, Alter. Ja, du hast es sehr demütig angekündigt, als das wird jetzt ein richtig starker erster Platz, aber das war tatsächlich ich habe jetzt erwartet, jetzt kommt irgendein Scheiß. Ja. Aber das war ein starker Platz. Ja, damit können wir raus. Sehr stolz auf dich. Also ein schlimmeres Arschloch-Hobby als andere, die Hobbys für dich quasi passiv verrichten zu lassen. Ich hatte lustigerweise mit Peter eben was. Wir haben gesagt, wenn wir mal irgendwann Millionen verdienen, wir werden das auch so machen. Wir werden quasi jemanden passiv für uns die Hobbys verüben lassen. Wir fliegen nach Vegas, mieten da ein Schloss und verballern 10 Millionen, die wir ein Leben lang verdient haben, an einem Wochenende und töten uns dann am Ende des Wochenendes. Aber zwischendrin lassen wir Leute quasi für uns Drogen nehmen. Ja, weißt du? Dass wir es nicht machen. Wir werden so rich sein, dass wir nicht selbst koksen, sondern wir haben einfach Fußvolk, was für uns kokst. Wir sagen, hier, zieh die Lines weg für uns. Komm, mach was. Komm. Attacke. Weil das ist gut für unsere Nasen. Ja, das ist viel gesünder, ja. Ja. Ja. Wir trinken Kamillentee. Wir trinken Kamillentee. Und ganz am Ende töten wir uns nüchtern. Nüchtern. So ein richtig trauriges Leben. Kleines Bierchen. Kölsch gönnen wir uns dann noch. Ein Kölsch ohne Beilagen. Vegas. Alkoholfreies Kölsch mit Zitrone. Bäh. Ja, cool. Und wenn euch... Ey, wir sind nicht fest und flauschig, gell? Ach so. Ja, ich habe noch nie fest und flauschig gehört, Shame on me, Alter. Muss die klauen eh mal, immer nur unsere das Themen. Das Ding ist, kannst du nächste Woche machen, die du kannst einfach früher das anhören, eine Stunde später. Ich sage euch ehrlich, ich habe früher ein paar Podcasts gehört, aber seit man selbst Podcast produziert, wir haben ja noch mehr Output als ihr, weil ihr produziert wie oft? Einmal im Monat? Ja. Ja, aber dafür gut. Wir produzieren Rattenpisse, aber dafür so 4 bis 6 Mal im Monat. Ja. Plus noch dazu, additional YouTube-Content und so. Ich mache hier aber gar keine Werbung, weil die 3 Leute von euch, wenn die rübergehen, das bringt gar nichts. Außer, dass sie wieder zurückwandern und dann wieder einen guten Podcast hören. Wusstest du übrigens, dass es eine Deutsch-Punk-Band gab, die schon Vitamin X hieß? Es ist eine holländische Hardcore-Band. Natürlich kenne ich die, weil die mich sehr oft angeschrieben haben. Ich kenne die. Okay. Die gibt's noch? Die leben noch? Oder haben die alle an? Ich dachte, die bringen mehr und ich dachte, die wären deutsche Hardcore. Nee, Holland. Es ist keine gute Band. Sind die schon im Juha West aufgetreten? Im Juha West ist jede... Wir sind in Stuttgart, lustigerweise, boah, richtig witzig, mir hat mal irgendein Fangirl bei Instagram ein Foto geschickt, in irgendeiner Kneipe, schieß mich tot, ob es Oblomov oder Mata, irgend so eine Despotenkneipe in Stuttgart. Da hängt wirklich auf dem Klo ein Sticker von unserem Podcast, Vitamin X, mit Salim Samato oder Fran Mir, und eben dran Vitamin X, die Band, nebeneinander im Geil. Klo. Das heißt, die müssen in Stuttgart aufgetreten sein, weil es gibt auf Toiletten Sticker von denen. Aber die sind tatsächlich mittlerweile unbekannter als wir, was bitter für die ist, weil wir den Namen quasi in Deutschland ownen sozusagen. Aber wenn ihr mit uns auf Tour gehen wollt als Opener, also wir machen Opener für euch und ihr könnt danach die Bude zerficken. Vitamin X, wenn ihr das hört, Angebot steht. Oder wie man auf Holländisch sagt, nee, sag ich nicht. Das spare ich mir jetzt. Ihr müsst halt dann Kokain ziehen für Marvin, weil selber will das nicht machen. Wir machen Hardcore-Bands immer sehr gerne. Vor allem Straight-Edge-Bands. Stimmt. Machen wir immer gerne. Ja, ich hätte gerade fast versucht, eine andere Landessprache, die ich nicht kann, nachzumachen, dann ist mir aufgefallen, dass das wahrscheinlich abwertend und rassistisch ist. Deswegen mache ich das nicht. Ja, wir haben auch häufig versucht, Mandarin zu sprechen und haben das dann noch sogar Chinesisch gesagt. Du bist so ein Typ, du kannst nicht mal dieses Weiße von der Mandarine entfernen. Du solltest nicht Mandarin sprechen. Doch. Das kann er. Das kann er sehr gut. Ich habe das schon gesehen. Ich, ja. Also er sitzt manchmal auf meinem Schoß. Und wenn ich nächstes Mal eine esse, dann spuck ich dir den Kern ins Auge. Und dann wirst du nämlich mich anbieten. Und dann wächst dir dein Mandarinenbaum aus deinem Kopf. Was eigentlich gut klingt. Eigentlich also besser, besser als alles, was ich die letzten Wochen erlebt habe. Du wirst auf jeden Fall besser aussehen als jetzt. Das stimmt, ja. Das Gute ist, ich habe ein klassisches Radiogesicht. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann fickt euch einfach. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Fickt euch einfach. Genau, also das, wenn ihr noch nicht genug habt von diesem... Moment mal. Ich bin kein Sexist. Ich bin kein Sexist. Naja. Ich bin kein Sexist. Denn ich ficke euch alle. Okay, ich wollte noch kurz sagen, wenn euch das... Mach ruhig weiter, Marvin. Das Jugendwort des Jahres. Falls euch das neue Cringe genug und hyperaktiv genug war... Cringe. Akkurat war das. Kringel. Akkuschrauber. Also Kringel. Falls euch das noch nicht Florian hyperaktiv Kringel. Genug war... Also mein Hirn blutet, eures blutet wahrscheinlich auch. Nicht, aber jetzt, nach dem Ende dieses Podcasts... Spotcast. Hauen wir nochmal bald, womit ich das Verdiensttag raus. Ja. Da könnt ihr dann nochmal hyperaktive 5 Minuten auf nur einem Ohr hören, weil nur einer gesprochen hat und im Hintergrund hört man wahrscheinlich die ganze Zeit so ein weißes Rauschen. Mit diesem weißen Rauschen... Weil wir weiße alte Männer sind, deswegen ist das Rauschen weiß. Marvin, du warst zum ersten Mal, zum zweiten Mal bei uns. Du bist der erste Gast... Ja, aber wenn man die Abbrüche mitzählt, zum 9. Mal oder so. Genau. Du bist der erste Gast, der mehrfach da war. Nee, stimmt nicht. Ach stimmt, wir hatten erste männliche Gast. Ja, der erste, du bist der erste. Ach, Peters Therapeutin war öfter da. Ja, die war zweimal da, ja. Den so wert, den Podcast. Aber das ist keine Unterhaltungsfolge, sondern es geht hauptsächlich um uns, damit wir die Show auch überstehen können. Genau. Also, Marvin, vielen Dank auch für die Geräusche, die Jan Böhmermann sonst immer macht. der heute nicht konnte, deshalb bist du da. Aber du, also Jan Böhmermann ist K, du bist mindestens E, würde ich jetzt so sagen. E-Promi? Ja. Marvin E-Promi. Genau. Das also E steht für J-Promi. Wenn ihr, du darfst dich nochmal richtig verabschieden. Ihr werdet tun so, als nächsten, wenn wir rausgehen. Bei der nächsten Podcast-Gala vom Schaumbad könnt ihr mich wieder erleben. Diesmal hochgeklettert von J auf E, dann kann ich ein kleines Opening wieder machen. Und ansonsten, es war... ja, wie kann man das? Dreimal zu Gast. Wie kann man das? Ja, genau, ich war bei Live-Show, weil habe ich das gleiche Opening bei mir gemacht. Wie kann man diesen Podcast gut zusammenfassen? Ich versuche gerade irgendwas von diesem Paket da hinten abzulesen, aber es ist zu viel. Fickt euch alle, trifft es. Fickt euch alle sowieso, ja, aber. Ich würde schön sagen. Nö, es war ein. Solide. Amüsanter Klamauk für Menschen, die sich von, sag ich mal so, Trockennahrung für tote Tierbabys ernähren. Ja, das trifft es ganz gut. Gut. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören und fickt euch alle. Ja, fickt euch. Ich mag euch. Nicht. Doch. Nee. Doch.